Napoleon, ein Hörbuch aus dem Griot Hörbuchverlag. Text Elke Bader, Sprecher Gerd Heidenreich, Regie Wieland Haas. Gellende Schreie hallen von einem der 8 Türme der Bastille, einer gewaltigen steinernen Trutzburg aus dem Mittelalter. Sie ist das berüchtigte Gefängnis im Osten von Paris. Heute legt nur noch ein leerer Platz Zeugnis von ihr ab, die Place de la Bastille. Doch damals war sie Sinnbild von Hölle und Unmenschlichkeit. Ein Mythos der Knechtschaft mit unterirdischen Verliesen, auch wenn längst nur noch wenige Gefangene einsaßen. Todesangst bricht sich Bahn. Hilfe, zu Hilfe! Die bringen uns alle um hier drin. Mord, Mord, so helft uns doch! Die erwürgen uns alle. Wieso kommt denn keiner zu Hilfe? Es ist der 2. Juli 1789. Und derjenige, der so verzweifelt um Hilfe von seinem Turm herabschreit, dass es den Passanten in der ganzen Umgebung durch Mark und Bein fährt, ist der Schriftsteller Marquis de Sade. Zu diesem Zeitpunkt sitzt er bereits seit 65 Monaten als Gefangener in der Bastille ein. Immer wieder schreit er aus seiner Zelle heraus, seine ganze tosend wütende Ohnmacht bricht aus ihm heraus, ein Feuer, an dem er zu verbrennen droht, nichts kann ihn mehr aufhalten. Dieses Schreien ist sein Beitrag zum Beginn der Französischen Revolution. Am 14. Juli 1789, bei der Erstürmung der Bastille, sitzt er jedoch schon in einer spartanischen Zelle im Irrenhaus Charenton-Saint-Maurice. Denn bereits am 4. Juli war er wegen eben dieser Hilfeschreie auf Betreiben seiner Frau und des oberkommandierenden Kommissars der Bastille dorthin verlegt worden. Bei der Erstürmung seiner verwaisten Zelle werden 15 druckreife Manuskripte vernichtet. Seine gewaltige Bibliothek, bestehend aus über 600 Büchern, sein Bett, sein Tisch, die Kommoden, das Mobiliar ersetzbar, nicht aber seine Ideen. 13 Jahre Arbeit sind unwiderruflich vernichtet, verloren, geplündert von einem in Rage versetzten Mob. Der Marquis de Sade weint blutige Tränen. Alles zerfetzt, verbrannt, wird er später voller Verzweiflung schreiben und seine Frau hassen. Sie nun, seit Beginn der Revolution ohne Mann, ist vollkommen schutzlos, und an jedem neuen Tag in blanker Angst um ihr Leben und das ihrer Tochter. Seit 1775 hatte es bereits Unruhen gegeben. Der Preis für einen Laib Brot war um bedrohliche 200% gestiegen. Das fraß die Hälfte des durchschnittlichen Einkommens eines einfachen Arbeiters auf. Existenz- und Zukunftsängste machten sich breit. Die Menschen hungerten. Brotkrawalle und Proteste gegen die immense Teuerung standen auf der Tagesordnung. So auch im April 1789. Wieder hatte es Unruhen gegeben. Der Tapetenfabrikant Reveillon, Herr über 350 Manufakturarbeiter, beklagte sich über zu hohe Löhne. Da traf ihn der Volkszorn. Hunderte von kleineren Angestellten, Gesellen, Arbeitern rotteten sich zusammen, brachen durch die Polizeibarrikaden, plünderten und zerstörten sein Haus. Als die nur mit Pflastersteinen und Knüppeln bewaffneten Rebellen schließlich überwältigt werden konnten, säumten Hunderte von Toten die Straßenränder der Rue Saint-Antoine. Der Protest riss von da an nicht mehr ab. Es war der 5. Mai 1789. Zum ersten Mal nach 175 Jahren sah sich der König angesichts der immer bedrohlicher werdenden Krise genötigt, die Generalstände einzuberufen. Es war ein prunkvolles Ereignis, das jedoch der katastrophalen Staatskrise geschuldet war. Frankreich stand vor dem finanziellen Ruin. Jetzt wollte der König mit Hilfe der Generalstände neue Steuern durchsetzen. Über 1200 Deputierte waren nach Versailles gekommen. – darunter an die 600 gewählte Abgeordnete des sogenannten Dritten Standes. Zu ihm zählten alle, die weder dem Adel noch dem Klerus zugehörten, also Bürgerfamilien, Anwälte, Kaufleute, Soldaten, Handwerker, reiche Landbesitzer, aber auch Tagelöhner, einfache Bauern und Knechte. In einer langen Prozession zogen die Abgeordneten durch Versailles. An ihrer Spitze marschierte der dritte Stand in einheitlichem Schwarz. Strümpfe, Mäntel, Hüte, mit Ausnahme der weißen Halstücher, alles war schwarz. Eine schwarze Woge des Protestes und des Bürgerstolzes. Nach ihm kam der zweite Stand, der Adel. Seine Vertreter zogen in voller Montur ein, goldbestickt, glänzend, die Brust geschwellt und dekoriert mit Abzeichen. Dem Adel tat es der erste Stand gleich, der nicht weniger eitle und ganz in Purpur oder weißem Rochett gewandete Klerus. Der Prozession folgte der König in seiner achtspännigen Prunkkutsche, umjubelt vom Volk. Doch welche Enttäuschung für die gewählten Abgeordneten des dritten Standes! Während für die jeweils 300 Abgeordneten des Adels und des Klerus für die festliche Eröffnungsprozession in der Ludwigskirche reservierte Plätze bereitstanden, sollten sich die Angehörigen des dritten Standes um die wenigen Restplätze balgen. Alle anderen mussten draußen bleiben. Und auch während der Verhandlungen blieben die Abgeordneten des dritten Standes unter sich. Die Versammlungen sollten nach Ständen getrennt stattfinden. Was der dritte Stand beriet, sollte er anschließend in die Hände des ersten und zweiten Standes übergeben. Die Absicht war klar. Die Mehrheit lag bei Adel und Klerus. Es wurde nicht pro Kopf abgestimmt, sondern pro Stand. Der dritte Stand hatte keine Chance. Es stand 2-1. Zwei Minderheiten, Adel und Klerus, gegen eine überwältigende Mehrheit. Der Verlierer stand von Anfang an fest. Der dritte Stand. Wider Erwarten zeigte sich dieser aber zäh, kämpfte um seine Rechte und beharrte auf einer Abstimmung pro Kopf. Schließlich konstituierte er sich am 17. Juni 1789 auf Vorschlag des geistlichen AB Emmanuel Joseph Sieyès eigenmächtig zu einer Nationalversammlung. Stolz verkündete der dritte Stand, der Vertreter der Nation zu sein. Der AB ließ ein von ihm verfasstes Pamphlet kursieren, das für ziemlich viel Furore sorgte. Was ist der dritte Stand? Alles. Welche Bedeutung hat er in der politischen Ordnung? Keine. Und was will er? Darin etwas werden. 96% der Bevölkerung stellten den dritten Stand, der bis dahin von Klerus und Adel bevormundet worden war. Doch nun war sein Selbstbewusstsein gewachsen. Dieser Stand wollte Einfluss nehmen und sein Schicksal, seine Zukunft selbst gestalten. Der dritte Stand, das waren die Leistungsträger der Gesellschaft, denen man sämtliche Pflichten aufgebürdet, aber keine Rechte eingeräumt hatte. Zudem ächzten die verarmten Bauern nicht nur unter den rigiden Steuereintreibern, sondern zusätzlich noch unter der Abgabenlast des Kirchenzehnten an die Pfarreien und Klöster. Dagegen waren Adel und Klerus derart mit Privilegien und Rechten ausgestattet, dass sie bislang noch jeden Versuch einer Finanz- und Wirtschaftsreform im Keim ersticken konnten. Doch die Zeiten änderten sich. Die Ideen der Aufklärung lösten allmählich das alte Weltbild ab. Jean-Jacques Rousseau, Charles de Montesquieu, Denis Diderot, Voltaire waren die Vorreiter eines Denkens, das der deutsche Philosoph Immanuel Kant in seinem Essay »Was ist Aufklärung?« als den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit bezeichnet hatte. Seine Forderung »Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen« wurde zum Slogan einer Generation in der Revolte. Überall machte sich Hoffnung breit, Hoffnung auf Gehör, auf politische Einflussnahme. Aber dann beging König Ludwig XVI. Einen folgenschweren Fehler. Er berief zwar eine Versammlung ein, ließ aber die Deputierten des dritten Standes aussperren und die Tore abriegeln. Ein Affront einer nach wie vor absolutistischen Macht, die sich einzig von Gott legitimiert sah und nicht davon abrücken wollte. Es ist der 20. Juni 1789. Aufgebracht, wütend und gedemütigt, gehen die Abgeordneten des dritten Standes nicht etwa unverrichteter Dinge wieder nach Hause, sondern versammeln sich eigenmächtig im Ballhaus, einem Provisorium. Prompt wird der königliche Zeremonienmeister geschickt, um die Versammlung aufzulösen. Meine Herren, haben Sie den Befehl des Königs vernommen? Der Comte Mirabeau, der sich als Abgeordneter des dritten Standes hat aufstellen lassen, erhebt schwerfällig seine riesenhaft massige Gestalt und antwortet: Ja, mein Herr, wir haben ihn vernommen. Als er in das verdutzte Gesicht des Zeremonienmeisters blickt, verselbstständigten sich die Gedanken, und die Worte sprudeln voller Empörung aus ihm heraus: Doch was berechtigt Sie, uns hier Befehle erteilen zu wollen? Wir sind die Vertreter des Volkes und auf seinen Befehl hin hier. Der Zeremonienmeister erblasst, doch Mirabeau donnert nun durch den ganzen Saal: Merken Sie sich, die Nation gibt Befehle, aber sie empfängt keine. Und jetzt sagen Sie Ihrem Herrn, dass wir unsere Plätze nicht anders als durch die Gewalt aufgepflanzter Bajonette räumen werden. Mit diesen Worten setzt er sich wieder auf seinen Platz. Im Jubel der Abgeordneten schleicht der Zeremonienmeister unverrichteter Dinge aus dem Saal. Die Abgeordneten leisten sich den Ballhausschwur. Nicht eher wolle man auseinandergehen, als bis man sich auf eine Verfassung geeinigt habe. Es war ein zähes Ringen um die Macht, von dem auch der engste königliche Beraterstab nicht verschont blieb. Mehr und mehr liefen liberal eingestellte Abgeordnete des Adels und des Klerus zum dritten Stand über und nahmen an der neuen Nationalversammlung teil. Der König musste schließlich aus Vernunftgründen klein beigeben. Er hatte verloren. Am 27. Juni befahl er allen Vertretern des ersten und zweiten Standes, sich der Nationalversammlung anzuschließen. Am 9. Juli 1789 proklamierte sich die Nationalversammlung zur verfassungsgebenden Versammlung. Doch Ludwig XVI. Und sein Beraterstab planten daraufhin einen gegenrevolutionären Putsch und zogen Truppen zusammen, die sie nach Paris entsandten. In rasender Geschwindigkeit verbreitete sich das Gerücht, der König wolle mit seinen ausländischen Söldnertruppen, schweizerische und deutsche Soldaten, die Nationalversammlung in Versailles mit militärischer Gewalt auflösen. Dies gab dem schwelenden Konflikt in Paris vollends den Zündstoff. Es war ein junger Anwalt, Camille Desmoulins, dem es gelang, die Massen zu mobilisieren. Seine Rednertribüne, einen Holztisch, lieh er sich von einem Café gegenüber dem Palais Royal. »Wir dürfen keine Zeit verlieren. Das ist die Sturmglocke zu einer Bartholomäusnacht der Patrioten. Die Bataillone der Schweizer und Deutschen werden uns heute noch den Garaus machen. Wir haben nur eine Chance. Zu den Waffen, Bürger, zu den Waffen. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons.« Dieser Schlachtruf bildet den berühmten Refrain der Marseillaise, der französischen Nationalhymne. Sie wurde im April 1792 verfasst, als Frankreich Österreich den Krieg erklärte. Singend zogen französische Soldaten mit ihrem Revolutionslied in die Schlacht. Ihre Mission? Die Freiheit nach Europa zu tragen. Am 14. Juli 1789 zogen lose und chaotisch agierende Verbände plündernd durch Paris, verschafften sich Waffen und Munition, errichteten Barrikaden. Aus allen Ecken der Stadt strömten sie auf ihr Ziel zu, die Bastille, Symbol des gehassten Despotismus und jahrhundertelanger Unterjochung. Von ihr aus, vermutete man, würden die königlichen Truppen die Aufständischen niederschießen wollen. Um dem befürchteten Chaos Ordnung verleihen zu können, hatte die Nationalversammlung zwei Tage vor dem Sturm auf die Bastille beschlossen, eine Bürgerwehr zu organisieren. Das Oberkommando wurde einem im Volk überaus beliebten Mann übertragen, der als Held aus den amerikanischen Unabhängigkeitskriegen hervorgegangen war, der Marquis de Lafayette. Obwohl königstreu und ein Verfechter der Monarchie, eilte ihm der Ruf eines Demokraten und Freiheitskämpfers voraus. In Amerika hatte er sich für die Abschaffung der Sklaverei und die Verankerung der Menschenrechte eingesetzt. Ihm wurde die neu gegründete Nationalgarde unterstellt. Mit ihrer Hilfe gelang schließlich die Erstürmung der Bastille. Doch dem entgleisten Hass nach dem Einfall in das Gebäude konnte auch die Nationalgarde keinen Einhalt mehr gebieten. Am Abend trieb ein aufgebrachter, lärmender Mob durch die Gassen, die Bastille brannte lichterloh. An der Spitze einer der marschierenden Bürgermilizen trug man den Kopf des Kommandanten der Bastille auf einer Lanze vor sich her. Dies war der Beginn der Französischen Revolution. Der Sturm war entfacht. 3 Tage später, am 17. Juli 1789, begab sich der König im Eiltempo von Versailles nach Paris. Am dortigen Rathaus empfingen ihn der Marquis de Lafayette als Oberkommandierender der Nationalgarde und der Astronom Jean-Sylvain Bailly, Präsident der Nationalversammlung und frisch designierter Bürgermeister. »Ah«, meinte der König, »wir haben also jetzt einen Bürgermeister?« Und noch ehe er sich über die Nationalgarde wundern konnte, teilte Lafayette ihm mit, »die Nationalgarde ist zur Sicherheit des Volkes und damit auch zu eurem Schutz gegründet worden, Sire.« Selbstbewusst traten diese neuen bürgerlichen Machthaber dem König entgegen. Er musste es sich gefallen lassen, dass sie ihm das Symbol der Revolution an den Hut hefteten, die dreifarbige Kokarde, die die beiden Farben der Stadt Paris um das königliche Weiß ergänzte. Blau, Weiß, Rot, die Farben der Tricolore. Sie sollte bald darauf die Nationalflagge Frankreichs sein. Die Farben stehen auch für die Ideale der Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Juli 1789. In ganz Frankreich brannten mit Beginn der Revolution bald Schlösser und Gutshöfe. Dringendes Handeln seitens der Nationalversammlung war gefragt, wollte sie den in Rage geratenen Mob wieder besänftigen. Bereits am 4. und 5. August 1789 wurden die Privilegien des Adels abgeschafft, die Bauern von den Abgabelasten befreit und die Gleichheit aller vor dem Gesetz erklärt. Am 26. August verkündigte der Marquis de Lafayette feierlich die Menschenrechte. Es waren insgesamt 17 Artikel, die das Recht auf Freiheit, persönliches Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Willkürherrschaft und Unterdrückung sowie die Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit in dieser ersten europäischen Formulierung der Menschenrechte definierten. Die Souveränität, also die Staatsgewalt, wurde einzig dem Volk zugestanden. Symbol der Freiheit ist in Frankreich die Figur der Marianne, die seit 1970 immer wieder Züge prominenter Schauspielerinnen trägt. Brigitte Bardot war die erste, die der Freiheitskämpferin mit ihrem verführerischen Schmollmund, dem langen wallenden Haar und einer auffälligen Oberweite nicht nur Kampfgeist, sondern auch umwerfende Erotik verlieh. Es folgten Mireille Mathieu, Catherine Deneuve sowie Karl Lagerfelds Modeikone Inès de la Fressange und die Schauspielerin Letizia Casta. Gewählt wird die jeweilige Marianne alle paar Jahre von 36.000 Bürgermeistern in Frankreich. Allerlei Nippes wandern bei Neuwahlen in die Amtsstuben und privaten Wohnzimmer, Tässchen, Bierdeckel, Statuen. Der Grat zwischen Pathos und Kitsch ist oft sehr schmal. Zu Beginn der Französischen Revolution befand sich ein junger korsischer Leutnant auf dem Lehrgang einer Artillerieschule im burgundischen Aussonne. »Höchst erstaunlich und alarmierend sind diese Ereignisse in Paris«, schrieb der damals 19-jährige Napoleone di Buonaparte, wie er damals noch hieß, nach Hause. Mittellos, von eher zweifelhafter Herkunft, sprach dieser klapperdürre, schwarzhaarige Mann ein etwas verwildertes korsisches Inselitalienisch. Das war seine Muttersprache. Sein Französisch dagegen blieb Zeit seines Lebens unvollkommen und fehlerhaft. Dieser Buonaparte hasste das Königtum. Ginge es nach ihm, wäre Ludwig XVI., der Bourbonenkönig, von seinem Lilienthron verjagt worden. In ihm sah er den Hauptschuldigen für das Elend Korsikas. In einen Strom von Blut sei er hineingeboren worden, als über 30.000 Franzosen den Thron der korsischen Freiheit überschwemmten und sein nach Unabhängigkeit strebendes Vaterland untergehen ließen. Mehr als 450 Jahre lang hatte die Republik Genua über Korsika geherrscht. Dann war der sterbenden genuesischen Großmacht die Kraft ausgegangen. Die nach Unabhängigkeit strebenden korsischen Aufständischen waren Guerillakämpfer. Am Ende waren die Bergkuppen für die Genueser unüberwindbar geworden, das Makir-Gestrüpp undurchdringlich und die wilden abgelegenen Täler der Insel gefährliche Menschenfallen. Die Aufständischen hatten sich ins Inselinnere zurückgezogen, wo sie ihr Leben nach strengen archaischen Regeln führten. Die Vendetta, die Blutrache, gehörte mit zum Kodex. Doch unter ihrem Führer Pascal Paoli, dem Babu, dem Vater der Nation, hatten sie sich schließlich eine eigene demokratische Verfassung erarbeitet, an deren Formulierung auch Napoleons Vater Carlo beteiligt gewesen war. Als Genua Korsika im Mai 1768, ein Jahr vor der Geburt Napoleons, an Frankreich abtrat, kam dies einer Katastrophe gleich. Statt der erhofften Unabhängigkeit kamen die Franzosen und unterwarfen die aufständischen Korsen mit brutaler Härte. Die Familie Buonaparte floh in die Berge, von wo aus der Vater Guerillaeinheiten gegen die Eindringlinge befehligte. Paoli, dem korsischen Babu, blieb nur noch der Weg ins englische Exil. Carlo Buonaparte wechselte indes bald die Fronten, nachdem er als Familienvater begriffen hatte, dass der Freiheitskampf verloren war und jegliche weitere Kampfhandlungen seiner Familie ins Verderben stürzen würden. Fortan diente er den Franzosen. Napoleon wurde am 15. August 1769 in Ajaccio auf Korsika geboren. Die Familie Buonaparte, die toskanischen Ursprungs war seit dem 16. Jahrhundert auf Korsika ansässig. Sie zählte zum korsischen Adel, jedoch waren ihr Einfluss und Besitz bescheiden. Napoleons Vater Carlo hatte in Pisa Rechtswissenschaften studiert und war Advokat geworden. Seine Frau Letizia war eine Schönheit. Mit 14 Jahren hatte sie den um 4 Jahre älteren Carlo geheiratet. Sie sollte ihn, nach seinem frühen Tod mit nur 39 Jahren, um mehr als 50 Jahre überleben. Als Mutter war Letizia streng und fürsorglich zugleich. Eine stolze mittelmeerische Matrone, unangefochtene Herrscherin über ihren Clan. »Meine Mutter war über alle Revolutionen erhaben«, schrieb Bonaparte später über sie. Insgesamt gebar sie 13 Kinder, von denen aber nur 8 überlebten. Napoleon war nach seinem Bruder Joseph der zweitälteste. Zur damaligen Zeit hätte der Jüngere sich im Rang dem Erstgeborenen nachordnen müssen. Napoleon jedoch sah über dieses ungeschriebene Gesetz hinweg. Seine Eifersucht auf Joseph, eine gute Portion Ehrgeiz, aber auch ein erstaunlich waches, nüchternes und analytisches Gespür für feinste Strömungen, gepaart mit einem großen Verantwortungsbewusstsein, ließen erkennen, dass Napoleon sich jederzeit gegen seinen älteren Bruder durchsetzen konnte. Vor allem, wenn es um das Wohlergehen und, in den bedrohlichen Zeiten der Revolution, auch um das Überleben des Familienclans ging. Napoleons Kindheit auf Korsika endete im Alter von 9 Jahren. Der französische Gouverneur auf Korsika hatte den beiden ältesten Söhnen Carlo Buonapartes königliche Stipendien ermöglicht. Joseph wollte ursprünglich Priester werden, Napoleon sollte auf eine Militärschule. Doch zunächst kamen beide am 1. Januar 1779 für ein paar Monate in ein Internat nach Autun, um Französisch zu lernen. Schon im Mai trennten sich ihre Wege. Napoleon kam auf die Militärschule in Brienne in der Champagne. Joseph versuchte es eine Weile mit der Priesterlaufbahn, sah darin aber nicht seine Erfüllung. Später mit 16 schwenkte er um und wollte nun ebenfalls die Militärlaufbahn einschlagen. »Was will er zur Marine? Er weiß doch nichts von Mathematik. Die Artillerie, das ist harte Arbeit, das ist auch nicht nach seinem Geschmack. Also die Infanterie. Was glaubt er, was er da tut? Den ganzen Tag durch die Straßen flanieren? Und was stellt er dann schon vor als kleiner Infanterieoffizier? Ein Taugenichts 3/4 des Tages, am besten unser Vater, nimmt ihn unter seine Fittiche«, urteilte Napoleon abschätzig über seinen älteren Bruder. War es Einsicht oder Fügung? Jedenfalls ging Joseph nach Pisa, trat in die Fußstapfen seines Vaters und studierte dort Jura. Für den jungen Napoleon war die Schulzeit in Frankreich eine Zeit des Schreckens. Wegen seines Aussehens, seiner niedrigen Herkunft und seiner Sprachmängel wurde er von seinen Klassenkameraden gehänselt. Doch wehe denen, die ihn herausforderten. Dieser kleine Korse kannte keine Furcht. Gefallen ließ er sich nichts. Wer versuchte, ihm etwas wegzunehmen, bekam rasch und ohne weitere Vorwarnung die Fäuste dieses kampflustigen Jungen zu spüren. Napoleon war ein Außenseiter, der sich in Fantasiewelten hineinträumte. Er las viel, darunter Plutarchs Biografienpaare der römischen Cäsaren und griechischen Herrscher, Cäsar und Alexander der Große. Leonidas mit seiner Armee der 300 Spartiaten gegen die vereinte Übermacht der Perser, Karl der Große und Niccolò Machiavelli beflügelten seine Fantasie. Die Schlachtpläne der beiden größten französischen Feldherren, Henri de Turenne, diesem eigenmächtigen Taktierer unter dem Sonnenkönig, und des großen Louis de Condé, diesem unbeugsamen Bourbonengeist, studierte er bis ins Detail. Und natürlich zählte auch Paoli, der korsische Freiheitskämpfer, zu den verehrten Helden seiner Jugend. Napoleon eignete sich die Ideen Voltaires gegen den Dogmatismus der christlichen Religionen und seine Metaphysikfeindlichkeit an. »Nieder mit dieser Schande!« Diesen Kampfruf Voltaires gegen den Aberglauben und die Allmacht der Kirche machte er sich zum eigenen Motto. Die bereits in Rousseaus Gesellschaftsvertrag und dem Erziehungsroman »Emile« vorweggenommenen Revolutionsideale Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit prägten ihn. In Mathematik brachte er es zu überdurchschnittlichen Leistungen. Er lebte spartanisch. Zu Bett ging er um 10 Uhr abends, um 4 Uhr stand er auf. Dann begann ein Unterrichtsmarathon, ein heute unvorstellbar harter Drill von 12 Stunden täglich. Mahlzeiten gab es nur einmal am Tag, aber er beklagte sich nicht. »Das bekommt mir sehr gut«, schrieb er seiner Mutter. Napoleons Vater, Carlo Buonaparte, starb im Februar 1785 während einer Geschäftsreise an Krebs. Die Familie stand von nun an alleine da und kam in fürchterliche Bedrängnis. Joseph studierte in Pisa, Lucien, der jüngere Bruder, besuchte ein Priesterseminar in Aix-en-Provence. Die 5 jüngeren Geschwister lebten bei der Mutter auf Korsika. Das Geld wurde knapp. Wie selbstverständlich übernahm der 15-jährige Napoleon die Rolle des Familienoberhauptes. Er war inzwischen Kadettenschüler und hatte an die neue Königliche Militärakademie in Paris gewechselt, ein Prunkbau im Stil des Klassizismus, begonnen unter Ludwig dem 15. 500 Söhnen aus ärmeren, ihm treu dienenden Familien wollte der König eine militärische Ausbildung ermöglichen. Wofür andere 2 und mehr Jahre brauchten, benötigte Napoleon, der Überflieger, gerade mal 1 Jahr. Bereits im September 1785 bestand er die Offiziersprüfung. Er meldete sich zum Militärdienst in Valence und wurde dort zum Artilleristen ausgebildet. Der bescheidene Sold des Unterleutnants ging vollständig für die Versorgung der Familie in Korsika drauf. Im September 1786, 1,5 Jahre nach dem Tod des Vaters, reichte Napoleon Urlaub ein und kehrte nach Korsika zurück. Es galt, unerledigte finanzielle Angelegenheiten des Vaters für die Familie zu regeln. Ein ernüchterndes und von Erfolglosigkeit geprägtes Unterfangen. Heimisch fühlte er sich auf Korsika nicht mehr. Er saß zwischen den Stühlen. War er den Franzosen zu korsisch erschienen, empfanden ihn die Korsen als zu französisch. Dann kam die Revolution, die sich in rasender Geschwindigkeit in ganz Frankreich ausbreitete und deren Ideen nun auch auf Korsika übergriffen. Mit der Revolution keimte in Napoleon die Hoffnung auf ein unabhängiges Korsika, das die Ideale der Revolution verwirklichen würde. Für den jungen Hitzkopf war die lang ersehnte Stunde der Patrioten gekommen. Er ließ sich von der Armee beurlauben und malte sich und seinem Clan eine zukünftige bedeutende Rolle auf Korsika aus. Endlich würde er aus der Bedeutungslosigkeit seiner Existenz heraustreten und selbst Geschichte schreiben können. Er wurde Befehlshaber der neuen korsischen Nationalgarde von Ajaccio. Doch sein Übereifer ging zu weit, und die Garde wurde bald wieder aufgelöst. Napoleon und seine Brüder halfen nun, den Boden für die Rückkehr des von ihnen so verehrten korsischen Freiheitskämpfers Paoli vorzubereiten. In ihn setzten sie alle Hoffnung für ihre Zukunft. 1790 beschloss die Nationalversammlung in Paris die Gleichstellung Korsikas mit allen übrigen Provinzen Frankreichs. Das war ganz im Sinne Paolis. Dieser kam endlich, nach über 20 Jahren im englischen Exil, in einem umjubelten Triumphzug zurück nach Korsika. Im Gepäck trug er seine von der Nationalversammlung in Paris beschlossene Ernennung zum militärischen wie politischen Herrscher der Insel. Die Urkunde trug noch die Unterschrift des Königs. Die Bonapartes unterstützten Paoli nach Leibeskräften, doch er enttäuschte sie am Ende maßlos. Für ihn waren die Bonapartes der Clan eines Verräters, der, anstatt wie alle guten Korsen ins Exil zu gehen, mit dem Feind kollaboriert hatte. Und dieser Napoleon hatte doch auch die Militärlaufbahn im monarchistischen Frankreich eingeschlagen. Dass Napoleon nicht, wie so viele seiner Offizierskameraden, nach den Ereignissen der Revolution ins Exil gegangen war, schien für Paoli nicht von Belang zu sein. Auch dass der junge Korse am 14. Juli 1791 in Paris den Eid auf die neue Verfassung geschworen hatte und zum Premierleutnant befördert worden war, ließ Paoli kalt. Für ihn waren die Bonapartes allesamt Opportunisten. Er misstraute ihnen zutiefst und versuchte, sie auf Abstand zu halten. Auch mit zunehmender Radikalisierung der Revolution waren ihm die Bonapartes nicht geheuer. Hatte sich dieser Napoleon nicht offen als Jakobiner zu erkennen gegeben? Das war zu viel des Ehrgeizes für Paoli. Auch waren ihm diese Linksradikalen suspekt. Es dauerte lange, bis sich Napoleon und seine Brüder von Paoli distanzierten. Ihre Stunde kam, als offenbar wurde, was Paoli wirklich vorhatte: Korsika von Frankreich zu separieren und es als zukünftige Seemacht dem Protektorat Englands zu unterstellen. Das war Hochverrat. Die Verehrung Paolis schlug in Hass um. Handeln war jetzt dringend nötig, wollte man nicht als ehemaliger Anhänger Paolis im Strudel des Verrats mit untergehen. Napoleons jüngerer Bruder Lucien beschloss, zum Angriff überzugehen. Er denunzierte Paoli vor dem Nationalkonvent als Separatist und Gegenrevolutionär. Paoli wurde umgehend seines Kommandos enthoben und in Abwesenheit verurteilt. Doch seine Befürworter auf der Insel waren stärker. Von ihnen erhielt er die Vollmacht eines unumschränkten Herrschers. Jetzt drohte für die Bonapartes Gefahr für Leib und Leben, denn auf Korsika regierte die Vendetta, der Ehrenkodex der Blutrache. Die Anhänger Paolis richteten ihren Hass nun gegen die gesamte Familie. In letzter Minute konnte sich Napoleons Mutter zusammen mit seinen jüngeren Geschwistern in Sicherheit bringen. Ein gewaltbereiter, blutrünstiger Mob fand das Haus der Familie leer vor. Also plünderte man es und ließ es in Flammen aufgehen. Schließlich gelang es Napoleon im Juni 1793, seine Familie in einer waghalsigen Nacht- und Nebelaktion zu retten. Es war eine französische Flotte, deren Hilfe er in Anspruch nahm. In der südfranzösischen Hafenstadt Toulon fanden sie eine erste Zuflucht. Alles war verloren. Eine Rückkehr in die Heimat war ausgeschlossen. Für die Verzweifelten gab es nur noch eine Hoffnung: Napoleon. Ihn hielten sie für stark genug, um sie aus der Misere zu retten. Alle setzten auf ihn, die Mutter Letizia, der älteste Bruder Joseph, der drittgeborene Lucien, die älteste Schwester Elisa, die Geschwister Louis, die schöne kleine Pauline, Caroline und das Nesthäkchen Jérôme. Der Clan rückte zusammen. Es war der 21. Juni 1791. Im kleinen lothringischen Varennes, kurz vor der Grenze zum benachbarten Luxemburg, wurde eine adlige Dame in einer auffallend prunkvollen Kutsche aufgegriffen. Ihr Kammerdiener verhielt sich überaus seltsam. Überhaupt war die ganze Reisegesellschaft verdächtig. Es dauerte nicht lange und der Kammerdiener wurde als der König entlarvt, die Kammerdienerin als die Königin, die adlige Dame als das Kindermädchen. Der Fluchtversuch der königlichen Familie scheiterte kläglich. Die Nationalgarde brachte alle zurück nach Paris. Ein feindseliges Volk, das der Königin das Kleid zerriss und sie bespuckte, säumte die Wegränder. Das Verhältnis zum König änderte sich nach dieser vereitelten Flucht. Ludwig XVI. War zu diesem Zeitpunkt bereits kein freier Monarch mehr, sondern der erste Gefangene seines Volkes. Er residierte zwar im Tuilerienpalast, dieser alten, finsteren Residenz, und wurde von seiner Schweizer Garde beschützt, draußen aber stand die Nationalgarde in deutlich überlegener Zahl und, immer in Sicht und Rufweite, traubend von Menschen, die den König und seine Familie belauerten und auf den Balkon zitierten. Zeigte sich die Familie, zog die keifende Horde zufrieden ab. Nach diesen Ereignissen fielen alsbald die drei ersten großen Lichtgestalten der Revolution von ihren Götterthronen herab ins Schattenreich. Der Comte Mirabeau wurde im April 1791 tot in seinem Bett aufgefunden, nachdem man ihm heimliche Verbindungen zum König hatte nachweisen können. Giftmord wurde gemunkelt. Der einst so gefeierte und umjubelte Volksheld Lafayette wurde zum verhassten Verräter. Man machte ihn für das Gemetzel auf dem Pariser Marsfeld im Juli 1791 verantwortlich. Eine Kundgebung zum zweijährigen Jahrestag der Revolution war in einem schrecklichen Massaker geendet. Lafayette hatte der Nationalgarde den Schießbefehl erteilt. 1792 floh er und landete in österreichischer, später in preußischer Kerkerhaft, ehe er Jahre später von Napoleon wieder begnadigt wurde. Bailly, der erste Präsident der Nationalversammlung und erster Bürgermeister in der Geschichte der Stadt Paris, hatte es gewagt, Königin Marie Antoinette zu verteidigen. Im November 1793 wurde er mit der Guillotine enthauptet. Im Mai 1792 hatte Bonaparte Korsika verlassen müssen. Seine Überaktivität als Oberstleutnant korsischer Freiwilligenbataillone hatte zu einem Blutbad unter den Bürgern in Ajaccio geführt, die sich der Revolution widersetzten. Sein Weg führte ihn zurück in die französische Hauptstadt. Im Juni 1792 wurde er zufällig Zeuge einer Demütigung des Königs und seiner Familie. Tausende von aufgebrachten, schreienden Menschen hatten den Tuilerienpalast gestürmt und waren bis in die Gemächer des Königs vorgedrungen. Dort hatte man ihn und seine Familie gezwungen, sich die roten Jakobinermützen aufzusetzen, Symbole der Freiheit. Dann zwang man sie auch noch, Rotwein zusammen mit den Eindringlingen aus einer Flasche zu trinken. 4 Stunden lang ging die Tortur, während der man der verschreckten Familie immer wieder kleine Galgen vor das Gesicht hielt. »Die Jakobiner gebärden sich wie die Wahnsinnigen, ohne gesunden Menschenverstand. Das ist alles sehr verfassungswidrig und ein gefährliches Spiel. Es ist wirklich schwer vorauszusehen, welchem Schicksal Frankreich entgegengeht«, schrieb Napoleon an seinen Bruder Joseph. Für Bonaparte dagegen war der Juli 1792 ein Glücksmonat. Seine korsischen Eskapaden wurden ihm verziehen. Man nahm ihn wieder in die französische Armee auf. Am 10. Juli erfolgte seine Beförderung zum Hauptmann. Die Urkunde trug die Unterschrift Ludwigs XVI., den Bonaparte ja, trotz der von ihm als widerwärtig empfundenen Übergriffe gegen den König, am liebsten sofort von seinem Thron verjagt hätte. Am 10. August 1792 hielt Bonaparte sich in der Nähe des Tuilerienpalastes auf, als er die Sturmglocken läuten hörte. Ein aufgebrachter Mob strömte in 2 gigantischen Marschkolonnen auf den Louvre zu. Eine Horde Menschen hielt ihm einen auf einer Lanze aufgespießten Kopf vor und zwang ihn, Vive la Nation zu rufen. Die Menschen waren in einen Blutrausch gefallen. Er traute sich erst zu den Tuilerien, als alles vorbei war. 1200 Schweizer Gardisten waren dort zur Sicherung abgestellt. Die königliche Familie hatte sich in einen Raum der gesetzgebenden Versammlung retten können, wo sie um Asyl flehte. Was Bonaparte zu sehen bekam, als er sich an den Ort des Geschehens gewagt hatte, war grauenvoll. An den Leichen verstümmelter, hingemetzelter Schweizer Gardisten, auf die eine regelrechte Menschenjagd verübt worden war, ließen sich jetzt, wie er schrieb, gut angezogene Frauen, zu letzten Unanständigkeiten hinreißen. Der königlichen Familie wurde damals kein Asyl mehr gewährt. Man steckte sie in den Tempel, den früheren Sitz des Templerordens. Dieser war jetzt ein Gefängnis und sollte der letzte Aufenthaltsort der königlichen Familie vor ihrer Auslöschung werden. Damals, in diesen unsicheren Zeiten, hatte Napoleon Bonaparte es verstanden, sich mit den Mächtigen zu verbünden. Bereits 1791 hatte er den Fluchtversuch des Königs verurteilt und sich offen zu einer Republik ohne Monarchie bekannt. Er trat sogar dem radikal gesinnten Jakobinerclub bei. Im April 1793 verfasste er eine politische Streitschrift, ganz im Sinne der Jakobiner, die auf Staatskosten gedruckt wurde. Die Hinrichtung Ludwigs XVI. Am 21. Januar 1793 wird darin als Tyrannenmord bezeichnet und befürwortet. Die Revolution wurde blutrünstig. Die extrem linken Jakobiner waren an die Macht gekommen und mit ihnen ihre gnadenlose Ideologie. Es war die Doktrin der Grande Terreur, des großen Schreckens, unter der Tausende von Menschen ihr Leben ließen. Napoleon Bonaparte suchte Schutz und für sich einen Mentor. Er fand ihn in Augustin de Robespierre, dem jüngeren Bruder des Diktators Maximilien de Robespierre. Robespierre war Jurist von Beruf. Die Revolution hatte ihn ganz nach oben gespült. Ab April 1793 leitete er den neu gegründeten Wohlfahrtsausschuss, der für alle Belange der inneren und äußeren Verteidigung zuständig war. Robespierre war Vertreter eines neuen, vernunftmäßigen und als tugendhaft und rein verstandenen Denkens. In seinen endlos scheinenden Brandreden erklärte er alles Alte für überkommen und ordnete dessen Zerstörung an. Sogar ein neuer Kalender wurde erfunden, der 1789, das Jahr der Revolution, als Jahr 1 der Freiheit bezeichnete. Der September hieß jetzt Vendémiaire, Weinlesemonat, der Oktober Brumaire, nach den heraufziehenden Nebelschwaden, und der November Frimaire, weil er den ersten Frost mit sich führte. Die Revolution wollte das verhasste Ancien Regime vollständig auslöschen. Darum musste auch die Königin Marie Antoinette am 16. Oktober 1793 auf der Guillotine sterben. Doch nicht nur das Ancien Regime sollte vernichtet werden, sondern mit ihm auch die ganze christliche Tradition. Kirchen wurden gestürmt und ausgeplündert. Der Gottesdienst wurde durch den Kult des höchsten Wesens ersetzt. Anstelle der Religion trat eine säkulare Ersatzreligion mit der Vernunft als gesetzgebender Maxime. Sie deklarierte den durch Rousseau vorformulierten Gemeinwillen zum obersten Ziel, eine Art Gruppendiktat des Volkswillens, in dem die Freiheit des Einzelnen nichts galt. Diesem Gemeinwillen konnte man sich nur durch Ausschaltung aller Feinde mittels einer Herrschaft des Schreckens annähern. Finstere Verschwörungstheorien machten die Runde. Überall witterte man Verräter, von fremden Mächten eingeschleuste Spione, Komplotte der verjagten und entrechteten Adligen und des Klerus. Wer nicht genehm war, wurde bei der Obrigkeit angeschwärzt. Regelrechte Hexenjagden wurden veranstaltet. Robespierre schreckte schließlich auch nicht mehr davor zurück, seine ersten und engsten Weggefährten zu vernichten. Camille Desmoulins, der junge Anwalt, der im Juli 1789 die Massen mit einer flammenden Rede mobilisiert hatte, und Georges Danton, ebenfalls Anwalt, begnadeter Rhetoriker und einer der Väter der Revolution, starben im April 1794 durch die Guillotine. »Die Revolution frisst ihre Kinder«, waren die letzten Worte eines Verurteilten, als man ihn auf das blutverschmierte Gerüst auf der heutigen Place de la Concorde hinaufzerrte. Robespierres Überzeugung war, dass anders als durch den Terror eine Revolution nicht zu vollenden sei. Es war ein kollektives Heilsversprechen, das über all dem Grauen die Vision einer gerechten und tugendhaften Demokratie heraufbeschwor. In prophetischem Pathos predigte Robespierre eine lichte Zukunft, während die alte Welt zerschlagen wurde und ihre Repräsentanten die Gräberreihen füllten. Im Dezember 1793 bekam der junge Hauptmann Bonaparte seine Chance. Die Bürger von Toulon, diesem wichtigen Hafen am Mittelmeer, wollten sich der jakobinischen Herrschaft nicht beugen und öffneten darum ihren Hafen gegenrevolutionären ausländischen Mächten. Schon lagen englische, sardische und spanische Schiffe im Hafen. Da trat Bonaparte auf den Plan und arbeitete einen genialen Schlachtplan aus. 24 Jahre alt war er damals. Der oberkommandierende General folgte seinem jungen Artilleriehauptmann. Bonaparte kämpfte inmitten seiner Soldaten. Eine schwere Verwundung am Bein durch ein Bajonett hätte ihn fast seine militärische Karriere gekostet. Doch nach 3 Monaten der Belagerung fiel Toulon am 19. Dezember 1793. Die Engländer und Spanier flohen. Bonaparte wurde als Held von Toulon gefeiert und zum Brigadegeneral ernannt. Nur wenige Monate später wurde er Artilleriebefehlshaber der Italienarmee und in Nizza stationiert. Am 27. Juli 1794, im Monat Thermidor, stürzte schließlich auch Robespierre, als er eine weitere Säuberungswelle ankündigte. Auch sein jüngerer Bruder Augustin starb mit ihm unter der Guillotine. Nun wurde es eng für Bonaparte. Sein Mentor war tot. Und der Volkszorn blies überall zur Jagd auf Jakobiner. Umgehend wurde er vom Dienst suspendiert und in Festungshaft in Antibes gebracht. Er schrieb um sein Leben und lobte seine Verdienste um die Republik in den höchsten Tönen. Und er hatte Glück. Nach 5 Wochen kam er frei. Die Thermidorianer, jene Männer, die den Tyrannen Robespierre stürzten, machten der Herrschaft der Terreur ein Ende. Gemäßigtere Republikaner kamen wieder an die Macht. Jetzt gab es eine Exekutive, bestehend aus 5 Direktoren, und eine Legislative mit 2 Kammern. Für Bonaparte hatte jedoch zu diesem Zeitpunkt noch niemand Verwendung. Ohne Arbeit und deprimiert schlug er im Süden Frankreichs die Zeit tot. Sein Bruder Joseph machte derweil der Marseiller Kaufmannstochter Julie Clary den Hof. Diese stellte seinen etwas bedrückt wirkenden jüngeren Bruder, den arbeitslosen Brigadegeneral Napoleon, ihrer Schwester Desirée vor. Es entspann sich eine zarte Romanze, aber dann reiste der General schließlich nach Paris ab und vergaß das nette Mädchen aus der Provinz. Desirée heiratete später den französischen Revolutionsgeneral Bernadotte, der zum Marschall aufstieg, schließlich vom kinderlosen schwedischen König adoptiert und als dessen Nachfolger eingesetzt wurde. Die Revolution hatte die Standesgrenzen abgeschafft und nun auch für Bürgerliche Karrieren mit steilem Aufstieg ganz nach oben möglich gemacht. Bernadotte wurde König von Schweden und Norwegen, Desirée Königin von Schweden. Mit ihrem gemeinsamen Sohn Oskar begründeten sie die Linie der Bernadottes, die bis heute in Schweden herrscht. Paris im Spätsommer 1794. Bonaparte, unerwünscht und mit dem Keinsmal des Jakobiners behaftet, strich durch Paris und schmeichelte sich gut bei den neuen Machthabern ein. Überraschend entwickelte sich die Situation zu seinen Gunsten. Nach der Zerschlagung der jakobinischen Linken bekamen jetzt plötzlich die ultrarechten Royalisten wieder starken Aufwind. Sie erhielten regen Zulauf von Bürgern, denen noch der Schrecken der jakobinischen Terrorherrschaft in den Gliedern saß. Mit Waffengewalt bedrohten diese nun die neue Regierung. Der Ruf nach einem starken Mann wurde laut. In Paul de Barras, dem führenden Mitglied des Direktoriums, glaubte man ihn gefunden zu haben. Und der wiederum übergab die Artillerie Bonaparte. Am 5. Oktober 1795, dem 13. Vendémiaire, war Bonapartes Stunde gekommen. Geistesgegenwärtig hatte er bereits am Vorabend vorhergesehen, was die Aufständischen planten. Kapitän Joachim Murat, dem zufällig anwesenden Befehlshaber der Kavallerie, gab er den Auftrag, die außerhalb von Paris im Depot der Nationalgarde gelagerten Kanonen zu sichern. Murat führte den Befehl ohne zu zögern aus. Als eine gewaltige Menge von 30.000 Royalisten mit ihren Lilienbannern in mehreren Marschkolonnen den Vorstoß wagte, war Bonaparte den Aufständischen überall bereits einen Schritt voraus gewesen. Die Artillerie war an allen wichtigen Stellen postiert. In barschem Ton erteilte Bonaparte die Kommandos. »Artillerie, legt an! Feuer frei!« Diesen Sieg errang er mit Leichtigkeit und wurde zum Retter der Republik erklärt. »Welcher Teufel mag das wohl sein?« notierte damals ein Zeitgenosse. Paris, Mitte Oktober 1795. Bonaparte legte seinen korsischen Namen Napoleone Bonaparte ab und nannte sich von nun an französisch Napoleon Bonaparte. Er trug sein schwarzes Korsenhaar lang und offen, es reichte ihm fast bis zu den Schultern. Er ließ sich Koteletten entlang der Wangenknochen ins Gesicht hineinwachsen, stutzte sie aber regelmäßig. Auch Kinn und Oberlippe hielt er bartfrei. Er hatte etwas verwildert Verwegenes an sich, etwas Geniehaftes, wie es damals à la mode war. Ohne Zweifel hielt er sich für einen genialen Menschen. Ganz im Sinne des Zeitgeistes hatte er bereits als 22-Jähriger in einem Aufsatz geschrieben, »Männer von Genie sind Meteoren. Sie müssen verglühen, damit sie das Jahrhundert beleuchten, aus dem sie kommen.« Doch noch war er nur ein unbedeutender Divisionsgeneral, ein Achselschnurhändler, wie es damals hieß. Und so stand er nun vor ihr, dieser Dame der höchsten Gesellschaft, Joséphine de Beauharnais. Sie war Witwe und Mutter zweier Kinder eines ranghohen Regierungsbeamten und Generals, dessen Kopf während der Terrorherrschaft Robespierres unter der Guillotine gefallen war. 1763 wurde sie als Tochter eines Plantagenbesitzers auf der französischen Antilleninsel Martinique geboren. Als sie 15 war, nahm Vicomte Alexandre de Beauharnais sie widerwillig zur Frau. Eigentlich war er hinter ihrer jüngeren, 11-jährigen Schwester her gewesen. Alexandre war ein blasierter Schürzenjäger, der in den Wirren der Revolution zunächst sehr weit nach oben gespült worden war, ehe er ihr schließlich selbst zum Opfer fiel. Die Ehe war ein Albtraum, er ging ständig fremd, war hart und ungerecht gegen Joséphine. Fast hätte sie die Verbindung mit ihm auch noch den eigenen Kopf gekostet, sie saß bereits in Haft. Zu ihrem Glück stürzte die enthemmte Revolution schließlich auch einen ihrer eigenen Väter, den blutrünstigen Maximilien de Robespierre, und Joséphine kam frei. Paul de Barras, im Privaten ein Frauenheld und korrupter Lebemann, im Politischen führendes Mitglied des damaligen Direktoriums und heimlicher Kopf des Triumvirats, hatte sie dann aus einer Laune heraus zu seiner Geliebten gemacht. Doch sie war anspruchsvoll. Eine Spur zu fordernd für den reich verheirateten Politiker und Ex-Vicomte. Darum wurde Barras dieser verschwendungssüchtigen Lebedame, wenngleich sie auch eine der begehrtesten Odalisken der Pariser Salons war, bald schon überdrüssig. Und er hatte auch schon einen Plan, wem er sie anhängen könnte. Dieser ging auf, schon bei der ersten Begegnung. Der 6 Jahre jüngere, in Liebesdingen eher unerfahrene junge Korse Napoleon erlag der sinnlichen Ausstrahlung der 33-Jährigen. Joséphine de Beauharnais mustert ihn mit ihren großen dunklen Augen. Er ist nicht so klein, wie man behauptet, dieser General Bonaparte, aber mit hohen Schuhen würde sie ihn überragen. Und er wirkt recht schmächtig in seiner zerschlissenen Uniform. Das wirr herunterhängende, glanzlose, schwarze Haar erinnert sie an eine zerfetzte Trauerstandarte, die unförmig über seinem Haupt im Gesicht wehte. Ein durchschnittliches Gesicht. Wäre da nicht die große Herrschernase? Doch er verliert durch diese drückende Frisur etwas an Schneid. Ja, fast scheint es Joséphine, als würde der ganze Mann in seinen viel zu hoch angesetzten Stehkragen zurückgezwängt werden. Sie bemerkt rechtzeitig seinen verunsichert fragenden Blick, entsteilt augenblicklich ihre Augenbrauen, verbannt die zweifelnde Strenge aus ihrer Stirn und schenkt ihm ein entwaffnendes Lächeln. Sie ist eine Schmeichlerin, kokett und geübt darin, Männer zu verführen. Bonaparte, verzückt, meint aus diesen schönen, ebenmäßigen Gesichtszügen nicht nur Anerkennung, sondern auch etwas Bewunderung, ja sogar Begehren herauslesen zu können. Es war Barras, der Josephine in diese Beziehung drängte. Auf sein Betreiben hin wurde Bonaparte als Held des 13. Vendémiaire zum Oberbefehlshaber des Inneren befördert. Das machte ihn nun für Josephine zur attraktiven Partie. Bonaparte wurde von der Liebe getroffen wie vom Blitzschlag. An seinen Bruder Joseph schrieb er: »Josephine ist die erste Frau, die ich anbete. Ich liebe sie bis zur Raserei.« Sie selbst schien keine tiefere Empfindung für ihn zu hegen, doch wie damals üblich fügte sie sich und gab sich ihm hin. Der erste leidenschaftliche Brief an sie traf ein. Bonaparte schrieb im Oktober oder November 1795 um 7 Uhr morgens: »Ich erwache voller Gedanken an dich. Dein Bild und die Erinnerung an den berauschenden gestrigen Abend gönnen meinen Sinnen keine Ruhe. Sanfte, unvergleichliche Josephine, wie sonderbar wirken sie auf mein Herz. Sind sie böse? Sehe ich sie traurig? Sind sie beunruhigt? Meine Seele ist zerrissen vor Schmerz. Nirgends findet ihr Freund Ruhe. Mio dolce amor, ich sende dir 1000 Küsse. Du aber gibst mir keine, denn sie verbrennen mein Blut.« Am 9. März 1796 wurden Bonaparte und Josephine standesamtlich getraut. Die Hochzeitsnacht gestaltete sich turbulent. Ein Wesen von gedrungen, bulliger Gestalt machte dem frisch gebackenen Ehemann das Bett streitig. Josephines Mops. »Der Mops schläft hier nicht«, bestimmte Bonaparte. »Wenn der Mops nicht mit ins Bett darf, schlafen ich und der Mops nebenan«, entgegnete Josephine. Diese Frau wagte es doch tatsächlich, sich ihrem Mann zu widersetzen. Und der Mops, siegesgewiss, trieb das Spiel auf die Spitze, despektierlich, unerotisch und mit der Unschuldsmiene einer frömmlerischen Betschwester, bis das Tier den frisch Angetrauten einfach ins Bein. Der schwarze Mops, Josephine nannte ihn Fortuné, würde diese Schreckenstat aber wieder gut machen. Sein Heldentum bewies er, indem er Jahre später ein Attentat auf Bonaparte und Josephine verhinderte. 3 Tage nach der Hochzeitsnacht reiste Bonaparte ab. Das Direktorium hatte ihm das Oberkommando der Italienarmee übertragen. Seine Leidenschaft für Josephine kühlte dabei nicht ab, ganz im Gegenteil. Aus Italien schrieb er ihr einen Monat später: »Meine einzigartige Josephine, fern von dir gibt es keine Fröhlichkeit. Fern von dir ist die Welt eine Wüste, in der ich einsam bleibe, ohne das wohlige Gefühl zu erfahren, mein Herz auszuschütten. Du hast mir mehr genommen als mein Herz. Du bist der einzige Gedanke meines Lebens. Wenn meine Angelegenheiten mir Kummer bereiten, wenn ich ihren Ausgang fürchte, wenn mich die Menschen anekeln, wenn ich bereit bin, das Leben zu verfluchen, lege ich die Hand auf mein Herz. Dort schlägt dein Bild. Ich betrachte es. Und die Liebe ist für mich das absolute Glück in jedem Augenblick, außer in der Zeit, in der ich nicht bei meiner Geliebten bin.« Er sollte ihr Hunderte solcher klagenden, feurigen Briefe schicken, in denen er sich nach ihr verzehrte. Sie kamen aus den Feldlagern, den Stabsquartieren und den Hauptquartieren, die er in den Städten Italiens aufgeschlagen hatte. Es war nichts Militärisches in diesen Briefen. Keine Politik, sehr wenig Zeitgeschehen. Nur das sinnliche Verlangen, das Begehren, die Leidenschaft, die ganze Verzauberung und Verzweiflung des Liebenden. Er baute ihr einen Altar und betete sie an. Doch Josephine, diese schmeichlerische, betrügerische Göttin, sollte nicht zurückbeten. Sie lebte weiterhin ihr Leben einer Pariser Kurtisane. Seine Briefe beantwortete sie gar nicht oder nur kalt. Bonaparte raste vor Eifersucht. Und dann machte Josephine ihren Mann auch noch in seiner Abwesenheit zum Gespött der Pariser Gesellschaft. Sie betrog ihn mit einem 9 Jahre jüngeren, hübschen Husarenleutnant. Doch der gehörnte Gatte spann daraufhin ein Netz, in dem sich die treulose Josephine alsbald so verfing, dass sie selbst zur Eifersüchtigen wurde, zu derjenigen, die sich in immer mehr Weinen und Klagen nach ihm verzehrte. Bonaparte, enttäuscht und verzweifelt, als er den Betrug erfuhr, brach den Treueid. Er wurde nun selbst zum Treulosen und ließ alles in sein Bett, das nur jung und sehr schön war. Schauspielerinnen, Operndiven, Hofdamen, Bürgerstöchter, Bedienstete, selbst vor den Frauen seiner Offiziere machte er keinen Halt. Ein enttäuschter Liebender, der Frauen nicht liebte, sondern sie verschliss, es ihnen besorgte, wie er sich ausdrückte, sich an ihnen rächte für den einen großen Liebesverrat. Ein guter Liebhaber war er nicht. Bei so viel Verkehr drangen die wildesten Spekulationen, der ewige, nimmersatte Klatsch und Tratsch vor bis unter die Bettdecke. Der Baron von Kepen oder der kleine Oskar, wie er sein erigiertes Glied abwechselnd nannte, sei ein rascher Geselle, der sich in Rekordgeschwindigkeit durch die kleinen schwarzen Wälder, auch so ein Ausdruck Bonapartes, ackere. 3 Minuten. Tick-tack, tick-tack, tick-tack. Tack, sieh du. Das war's für heute, meine Schöne. So berichtete es der große französische Romancier Stendhal, von dem wir allerdings nicht wissen, woher er diese Intimität hatte. Für den Verlauf der Geschichte war entscheidend, dass Bonaparte von da an den Schlüssel in der Hand hielt, nicht mehr Josephine. Er verzieh ihr und er wusch sie von allem rein, was seine Familie ihr an Unzulänglichkeiten, an Treulosigkeit, an Verschwendungssucht vorgeworfen hatte. Und er ließ es zu, dass sie in prachtvollsten Gewändern an seiner Seite eines Tages zur Kaiserin Frankreichs gekrönt werden sollte. Sie, die Frau mit der dunklen Haut, die von weit her übers Meer kam, aus den Kolonien. Er, der aus dem Nichts kam, ein Emporkömmling mit dem Pferdefuß des bedeutungslosen korsischen Kleinadels. Seit 1792 führte Frankreich ununterbrochen Krieg. Der preußisch-österreichischen Allianz schlossen sich bald auch Großbritannien, Spanien, Russland und noch andere kleinere Mächte an. Dem Sendungsbewusstsein der Revolutionäre, die die Ideen der Revolution nach Europa hineintragen wollten, standen die monarchistischen Mächte gegenüber. Ziel Frankreichs war die Vertreibung Österreichs aus Italien. Zwei Gegnern stand Bonaparte dabei gegenüber, der zahlenmäßig weit überlegenen österreichischen Armee sowie ihren verbündeten oberitalienischen Staaten. Im März 1796 traf Bonaparte in Nizza ein, um das Heer zu inspizieren. Was er antraf, war jedoch kein Heer, sondern ein unorganisierter Haufen. Keine Waffen, keine Munition, zerlumpte Uniformen, keine Schuhe, nur Flickwerk an den Füßen. Die Kavallerie war ohne Pferde, man hatte sie geschlachtet. Hunger, Durst, Not überall. Die Soldaten wirkten gebrochen und waren nur noch Schatten ihrer selbst. Bonaparte wandte sich an seine Truppen. »Soldaten, ihr seid halbnackt und schlecht gekleidet. Man schuldet euch viel und kann euch doch nichts geben.« Eure Geduld und der Mut, den ihr inmitten dieser Felsen zeigt, sind bewunderungswürdig, aber sie verschaffen euch keinen Ruhm. Ich werde euch in die fruchtbarsten Ebenen der Welt führen. Reiche Provinzen und große Städte werden in eurem Besitz sein. Und dann werdet ihr Reichtümer, Ehren und Ruhm in Fülle haben. Bonaparte schaffte das Unmögliche. Er motivierte seine Truppen zu Eilmärschen und führte sie von einem Sieg zum nächsten. Der Petit Caporal, der kleine Korporal, war bei seinen Soldaten beliebt. Die Armee war auf ihn eingeschworen. Wie kein anderer verstand er es, seinen Soldaten die Vision einer Welt auszumalen, in der sie von Ruhm überschüttet würden. Ruhm, der Reichtum nach sich ziehen würde und Anerkennung. Goethe, der deutsche Dichterfürst, schrieb über ihn: Sein Leben war das Schreiten eines Halbgottes von Schlacht zu Schlacht und von Sieg zu Sieg. Ein Historienmaler wurde beauftragt, Höhepunkte dieser Schlachten in Gemälden festzuhalten. Berühmt wurde die Schlacht bei Arcole, wo Bonaparte gestürzt und im Sumpf gelandet war. Ein Kamerad zog ihn noch rechtzeitig heraus. Doch das Bild zeigt nur das militärische Genie. Bonaparte, wie er mit todesmutigem Gesichtsausdruck und wehenden Haaren, die Trikolore um den athletischen Leib geschlungen, seinen Truppen siegesgewiss voran über die Brücke von Arcole schreitet. Das Direktorium in Paris nahm regen Anteil an den Siegen. Nach dem Staatsstreich des 18. Fructidor, also des 4. September 1797, stand über dem Direktorium inzwischen ein Triumvirat. An seiner Spitze der Lebemann Barras. Wenn er nicht gerade politische Gegner guillotinieren oder in die Strafkolonie Guyana, diesem Archipel der Verdammten, schickte, feierte er ausgiebige Orgien. Erfreut und gierig nahm diese Regierung die Kriegsbeute in Empfang, die ihr der siegreiche General aus den Städten in Italien überbringen ließ. Ohne Rücksicht forderte Bonaparte Kontributionszahlungen von den Italienern und ließ bedeutende Kunstschätze und wertvolle Manuskripte aus den Museen nach Paris abtransportieren. Auch vor dem Vatikan machte er nicht Halt. Es waren horrende Summen, die er dem Kirchenstaat im Auftrag des Direktoriums abverlangte. Als dieser zahlungsunfähig war, griff Bonaparte sich die Kunstschätze aus den vatikanischen Museen. Vieles davon wanderte in seine eigene Tasche und in die des Familienclans, der gierig die Hände nach der Beute ausstreckte. Endlich hatte Napoleon Geld. Für seine Frau Josephine kaufte er das Anwesen Malmaison. Der Name stammt von Mala Domus, das böse Haus, ein Teufelshaus, so sagt man. Der Scharfrichter Kardinal Richelieu habe dort gelebt, berichtet Alexandre de Talleyrand in seinen Memoiren. Tatsächlich geht der Name auf normannische Eroberer im 13. Jahrhundert zurück, die die Bevölkerung in der Umgebung drangsalierten. Niemand wunderte sich über den immensen Geldzuwachs des einst völlig abgerissenen korsischen Offiziers, der noch vor wenigen Jahren mit nichts in den Händen an der Küste Frankreichs gestrandet war. Am 17. Oktober 1797 gipfelten Bonapartes erfolgreich geschlagene Schlachten gegen die Habsburger in Italien im Frieden von Campo Formio. Die Bedingungen dafür handelte er völlig eigenmächtig aus. Erst im Nachhinein informierte er das Direktorium in Paris darüber. Das neue Frankreich hatte seinen ersten Krieg gegen die große europäische Macht Österreich gewonnen. Österreich musste die Niederlande abtreten und die von den Revolutionären festgelegten natürlichen Grenzen Frankreichs bestätigen. Nun gehörte auch das linke Rheinufer zu Frankreich. Das Jubeln der Bevölkerung über den neuen Helden übertönte das ängstliche Knurren des Direktoriums vor einem immer mächtiger werdenden General. Am Ende aber siegte die Gier über die Bedenken. Die leeren Staatskassen füllten sich dank der Zahlungen aus den eroberten Gebieten. Die Situation im Inneren entspannte sich. Die Siege Bonapartes verführten das Direktorium in Paris zu immer kühneren Eroberungsträumen. Nun wurde Bonaparte zum Oberkommandierenden der England-Armee ernannt. Eine Invasion der Insel sollte den Erzfeind England in die Knie zwingen. Doch am Ärmelkanal kamen dem instinktsicheren General Zweifel. Was hatte Frankreich an Schiffen der Seemacht England entgegenzusetzen? Nichts. Statt der waghalsigen Invasion, die seine ehrgeizigen Pläne schnell zum Scheitern hätte bringen können, schlug er dem Direktorium lieber ein anderes, noch abenteuerlicher klingendes Ziel vor, die Eroberung des Orients. Damit, so erklärte er, könnte er der Weltmacht England den so wichtigen Handelsweg nach Indien abschneiden. Indien war eine der reichsten Kronkolonien Englands geworden, nachdem die Franzosen mehrfach besiegt und aus Indien verjagt worden waren. Erstes Ziel des Eroberungsplans war Ägypten, das damals zwar zum Osmanischen Reich gehörte, aber von einer sich den Osmanen widersetzenden feudalen Mamelucken-Elite, ehemaligen weißen Militärsklaven, beherrscht wurde. Ewiger Hass den Tyrannen und Brüderlichkeit und ewige Freiheit den von der Tyrannei befreiten Völkern waren auch hier, wie bereits in Italien, die Devisen für den Angriffskrieg. Ägypten, der Orient, das waren mächtige Sehnsuchtsorte, um die die Fantasien der Menschen kreisten. Mozarts Oper »Die Entführung aus dem Serail« hatte bereits bei ihrer Premiere 1782 in Wien mit großem orientalischem Gepränge, erotischem Kitzel und barbarisch fremden Sitten das Klischee des Orients bedient. Wie in den Märchen aus Tausend und eine Nacht stellte man sich Kalifen vor, die in unermesslichem Reichtum schwelgten. Das Direktorium stimmte Bonapartes Plänen zu. Hauptsache, dieser unheimliche Mensch war weit genug weg von Paris. Als Chefgeneral der England-Armee befehligte er nun auch den daraus resultierenden Flügel der Orient-Armee. Bereits Mitte Mai 1798 schiffte er sich von Toulon aus nach Ägypten ein. Doch es war nicht nur ein Feldzug, sondern eine Expedition, die neben 35.000 Soldaten auch an die 2.000 Zivilisten, darunter über 150 Wissenschaftler und Künstler, mit sich führte. Bonapartes Ehrgeiz galt nicht nur der militärischen Eroberung. Seine mathematischen, naturwissenschaftlichen und kulturellen Interessen gipfelten für ihn im Traum einer umfassenden Enzyklopädie über Ägypten. Geschichte, Kultur, Geographie, Zoologie und Botanik, alles sollte erfasst werden. Die Description de l'Égypte wurde in Auftrag gegeben. Eine vielbändige und mit großartigen Illustrationen ausgestattete Enzyklopädie über Ägypten. Damals fand man eine große steinerne Stele, den Stein von Rosetta, der heute im Britischen Museum in London steht. Die eingemeißelten Zeichen in Ägyptisch und die Übersetzung in griechische Buchstaben sind bemerkenswert gut erhalten. Dem Sprachforscher Jean-François Champollion gelang es schließlich, anhand der griechischen Übersetzung die Hieroglyphen zu entziffern. Dies war der Anfang der Ägyptologie. Als stolzes neues Mitglied des altehrwürdigen Institut de France, Frankreichs renommierter Wissenschaftsakademie, gründete Bonaparte analog dazu ein Institut d'Égypte, das seit seiner Gründung im Jahr 1798 fantastische Schätze beherbergte. Bücher, Kartenmaterial, historische Schriften und eine der ganz wenigen Kopien der Description de l'Égypte. Die französische Zivilisation sollte Vorreiter werden im Orient. Im Dezember 2011 ging das Institut d'Égypte aufgrund erneuter Ausschreitungen während der fortdauernden arabischen Revolution in Flammen auf. Alles verbrannte. Nur wenige verkohlte Überreste konnten noch aus der Asche geborgen werden. Im Juli 1798 marschierte die französische Armee auf Kairo zu. Nach den ersten Scharmützeln und einer erfolgreich geschlagenen Schlacht lief kurz vor Kairo alles auf eine Entscheidungsschlacht hinaus. Am 21. Juli 1798 siegte Bonaparte mit seinen zahlenmäßig unterlegenen Truppen über die Mamelucken in der Ebene von Gizeh. »Soldaten, wir sind gekommen, um dieses Volk aus der Barbarei zu befreien. Bedenkt, dass von den Höhen dieser Pyramiden 4000 Jahre Geschichte auf uns blicken.« Aus der Ebene heraus konnten die Soldaten die Pyramiden zwar gar nicht sehen, aber die Propaganda wirkte dennoch. Historienmaler schufen im Nachhinein heroische Bilder, auf denen die steinernen Kolosse wie Monolithen aus einer uralten, götternahen Zeit das Geschehen auf dem Schlachtfeld überragten. Doch bereits im August 1798 wendete sich das Blatt. Eine starke englische Seeflotte unter Admiral Horatio Nelson versenkte in der Seeschlacht bei Aboukir bis auf wenige Ausnahmen die Kriegsflotte der Franzosen. Bonaparte saß in Ägypten fest, die Versorgung der Armee war nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die Engländer indes machten den völlig erschöpften Franzosen verlockende Angebote zur Fahnenflucht. Dann ließ auch noch der Sultan des Osmanischen Reiches im Verbund mit den Engländern seine Armee über Syrien nach Ägypten vorrücken. Mit 15.000 Mann zog Bonaparte dieser Armee entgegen. Bei sengender Hitze durchquerten sie in Gewaltmärschen unendlich erscheinende Wüsten. Um dem drohenden Hunger zu entgehen, ließ er Pferde, Kamele und Lastenesel schlachten. Ohne Wasser kämpften sich die Soldaten oft bis zu 11 qualvolle Stunden bis zum nächsten Brunnen vor. Das salzige, schwefelhaltige und brühwarme Lebenselixier tranken die Verdurstenden so gierig, als wäre es Champagner, berichtet Bonaparte in seinen Memoiren. Die Division General Jean-Baptiste Kleber's schloss zu Bonapartes Division auf. Sie eroberten erst Gaza, dann Jaffa. Bonaparte ließ die Stadt von seinen völlig ausgezehrten Truppen plündern und schleifen. Aus Mangel an Nahrung für die eigene Armee ließ er über 2000 der gefangenen türkischen Soldaten niederschießen. Ich konnte sie nicht als Gefangene mitführen, denn ich hatte kein Brot. Es blieb mir nichts anderes übrig, als sie zu erschießen, rechtfertigte er später diesen Massenmord. Ein weiterer, mit allem taktischen Geschick nicht zu besiegender Todfeind machte die Runde unter den Soldaten: die Pest. Die Ärzte waren machtlos. Die noch Gesunden trennte man von den Kranken. 5000 Mann der Orientarmee starben qualvoll im Fieberwahn. Es gab keine Medikamente. Erschütternde Szenen spielten sich ab, als Bonaparte den Pestkranken einen offiziellen Besuch abstattete und sich ihnen ungeachtet der Ansteckungsgefahr näherte. Für seine Soldaten leuchtete der Nimbus eines Unsterblichen über diesem charismatischen Heerführer. Sein heilandgleiches Auftreten bei den Pestkranken von Jaffa machte bald die Runde in den Bulletins, die in hoher Auflage im heimischen Frankreich gedruckt wurden. Doch insgeheim wusste er, im Orient ist kein Sieg mehr zu holen. Beunruhigende Nachrichten aus der französischen Heimat erreichten ihn. Der zweite Koalitionskrieg der Großmächte England, Österreich und Russland gegen Frankreich war ausgebrochen. Bedrohlich rückten die feindlichen Armeen vor. Schon hatten die verbündeten Mächte die italienische Republik aufgelöst und den Vatikan besetzt. Eine Hetzjagd auf Franzosen und diejenigen, die an diese Republik nach französischem Vorbild geglaubt hatten, war nun im Gange. Das Direktorium in Paris war machtlos und suchte verzweifelt Allianzen, einige, wie Barras, sogar bei den Royalisten. Das französische Volk war dieser unfähigen Regierung überdrüssig. Bonaparte beschloss daraufhin abzureisen, ohne einen Befehl aus Paris abzuwarten. Zwar beging er damit rein rechtlich gesehen Fahnenflucht, aber sein Sendungsbewusstsein ignorierte die Straftat. »Mein Platz muss da sein, wo meine Anwesenheit am nötigsten gebraucht wird.« Das Himmelfahrtskommando über die längst verlorene Orientarmee übertrug er eigenmächtig General Kléber. Wenige Monate später lieferte man die sterblichen Überreste des ermordeten Kléber ins Château d'If, dieser kargen Felseninsel vor Marseille. Für lange Zeit wurde er dort vergessen. Niederlagen hatten im Denken Bonapartes nun einmal keinen Platz. Am 9. Oktober 1799 landete Bonaparte in Fréjus. Dass er die Pest nach Frankreich einschleppen könnte, wurde als weniger bedrohlich empfunden als die auf Nizza vorrückende österreichische Armee. Lieber die Pest als die Österreicher, wurde schicksalsergeben gespottet. Das französische Volk bereitete dem Heimkehrenden einen überwältigenden Empfang. Vive Bonaparte! Schlagen Sie den Feind und vertreiben Sie ihn, General, dann machen wir Sie zu unserem König, wenn Sie wollen. Auf einer Woge des Jubels und der Bewunderung wurde er nach Paris getragen. Dort tagte alsbald der Familienrat der Bonapartes hinter verschlossenen Türen. Ein höchst explosives Machtgemisch saß da zusammen im engsten Kreis. Das Thema: der geplante Staatsstreich. Der jüngere Bruder, Lucien Bonaparte, war inzwischen auf der Karriereleiter weiter nach oben geklettert und sogar Präsident der Nationalversammlung geworden. Der ältere, Joseph, war einer der Wortführer unter den Abgeordneten. Verbündet hatten sie sich mit Talleyrand, dem chamäleongleichen Ex-Außenminister, der niemandem und nichts vertraute und der mehr als einmal seine Fahne geschickt nach dem Wind gedreht hatte. Ein Charakterzug, der ihn alle Regierungen unbeschadet überleben lassen sollte. Desertiert? So, so. Deserteure müsste man ja wegen Feigheit erschießen, aber zugleich müsste man sie wegen ihrer Klugheit auszeichnen, sprach er und besorgte geschickt die Reinwaschung Bonapartes. Auch jener Abbé Sieyès war mit von der Partie, der zu Beginn der Revolution das berühmte Pamphlet über den dritten Stand verfasst hatte. Er war zwar selbst Direktoriumsmitglied, sägte aber schon längst an den Stühlen der anderen Direktoren. Er suchte nur noch einen starken Militär, um den Coup vollends zu Ende zu bringen. Der Boden war bereitet. Es war Lucien, der den Plan ausbreitete. »Napoleon! Das Volk setzt alle Hoffnung auf dich. Frankreich droht der Zusammenbruch. Diese abgewrackte Führungsriege muss endlich Platz machen für fähige Politiker. Wenn wir nicht handeln, werden wir überrollt von unseren Feinden. Du bist der von Gott gesandte Retter. Dieses Volk wartet auf dich. Joseph pflichtete ihm bei: Die Frucht ist reif. Du musst sie nur noch pflücken. Keine Revolution. Eine zweite Revolution verkraftet Frankreich nicht. Der Militär-Napoleon hasste das Chaos unorganisierter Massenaufstände und die damit verbundenen Exzesse. »Es wird keine Revolution geben«, beruhigte Lucien die hitzig debattierende Runde. »Wir dürfen nur die Gesetze nicht verletzen und am Ende womöglich als Verbrecher gelten.« »Das allerdings ist Stoff für Pultschwätzer und ihre hehren Schwärmereien. Solche Bedenken müssen der Notwendigkeit weichen. Tatsache ist doch, dass das Vaterland ohne uns verloren ist. Wenn ein Bourbone auf den Thron zurückkehrt, war alles umsonst«, soll Napoleon nach seinen eigenen Worten in die Runde gerufen haben. Er, der Militär, setzte von Anfang an auf seine Truppen. Lucien fuhr zufrieden fort: »Als Präsident der Nationalversammlung werde ich die Abgeordneten der beiden Parlamentskammern bitten, die jetzige Regierung aufzulösen. Die Mehrheit ist für uns. Ich habe längst vorgesorgt. Das Direktorium soll seiner eigenen Abdankung zustimmen. Dann soll die Regierung durch 3 Männer ersetzt werden, die einen guten, vertrauenswürdigen Ruf genießen. Abbé Sieyès, Roger Ducos und du, Napoleon.« »Wir müssen noch einen Mann überzeugen«, gab Napoleon zu bedenken. Bei dessen Namen zuckten alle zusammen. »Fouché!« Betretenes Schweigen in der Runde. Ja, dieser skrupellose und unheimliche Mensch musste für das Komplott gewonnen werden. Eine delikate Angelegenheit, denn Joseph Fouché war der neue Polizeiminister. Es stand 1:1, dass er ihnen half oder sie ans Messer lieferte. Fouché war einer der radikalsten Jakobiner gewesen. Als sich 1793 königstreue Katholiken in der Vendée gegen das Revolutionsregime auflehnten, schickte das Regime ihn, einen der schlimmsten Bluthunde. Gewaltsam ließ er an die 300.000 Rekruten in der verarmten Region ausheben, trieb Geld ein, ließ Kreuze und Kirchengut zerschlagen. Wer sich ihm widersetzte, wurde ohne Gnade niedergeschossen. In Lyon starben fast 2000 Menschen, anfangs noch unter der Guillotine, doch das ging ihm zu langsam. Darum ließ er die Opfer, Männer, Frauen, Kinder, zu mehreren aneinander fesseln und vor Kanonen stellen, die mit gehacktem Blei geladen waren. Die zerfetzten Leichen wurden in die Rhone geworfen. Der Schlächter von Lyon war selbst Robespierre zu viel. Vielleicht hatte er geahnt, dass Fouché auch ihn eines Tages auf die Guillotine bringen würde, um seine eigene Haut zu retten. Als der gerissene Fouché schließlich mit Bonaparte zusammentraf, hatte er die Zeichen der Zeit erkannt und wechselte sofort die Fronten. Bonaparte konnte sich seiner Unterstützung sicher sein. Auch diese Hürde war genommen. Bonaparte und seine Mitverschwörer beschlossen, die beiden parlamentarischen Kammern unter dem Vorwand eines Putschversuchs durch die inzwischen in Ungnade gefallenen Jakobiner aus dem gefährlich brodelnden Paris wegzulocken. Stattdessen sollten sie weiter südwestlich der Hauptstadt in dem abgelegenen Schloss von Saint-Cloud tagen. Den nötigen Druck auf die Entscheidungen der noch unschlüssigen Abgeordneten würden dann vor Ort Napoleons Waffenbrüder unter dem Kommando Joachim Murat ausüben. Murat war nicht nur ein altgedienter Weggefährte Napoleons, sondern inzwischen auch mit dessen Schwester Caroline verlobt. Die Heirat mit ihr war seine Eintrittskarte in den mächtigen Bonaparte-Clan. Doch zunächst galt es, diesen Putsch unter Einsatz des eigenen Lebens zum Erfolg zu führen. Der Tag des Staatsstreiches war der 18. Brumaire, der 9. November 1799. Alle Wege nach Saint-Cloud hatte Fouché der Sicherheit wegen abgeriegelt. Wie vereinbart traten 3 der Direktoren zurück, darunter nicht ganz freiwillig Barras, an den dafür eine beachtliche Geldsumme geflossen war. Doch unerwarteterweise lief die Sache aus dem Ruder. Die Abgeordneten im Rat der Alten waren misstrauisch und wollten ein neues, eigenes Direktorium wählen. Lucien wurde tätlich angegriffen. »Die Verfassung oder der Tod«, riefen die Abgeordneten in wildem Aufruhr. Ein Tumult brach aus, der kaum mehr zu bändigen war. Napoleon riss der Geduldsfaden. Gewaltsam verschaffte er sich mit einigen seiner Soldaten Zutritt zur Kammer. Als stünde er vor seinem Regiment, drosch er vor den empörten Abgeordneten martialische Phrasen und drohte mit dem Einsatz seiner Truppen. »Meine Herren, denken Sie daran, dass ich in Begleitung des Kriegs wie des Glücksgottes voranschreite.« Doch was bei seinen Soldaten Jubelrufe hervorrief, brachte die Abgeordneten vollends gegen ihn auf. »Nieder mit Bonaparte! Nieder mit Bonaparte!« schallte es ihm aus der in Rage versetzten Menge der Abgeordneten entgegen. So schnell wie er kam, verschwand er auch wieder aus dem Saal und versuchte nun erneut sein Glück bei der zweiten Kammer, dem Rat der 500, der in der Orangerie tagte. Doch auch dort prallte er gegen eine Mauer der Feindseligkeit. Schreie hallten durch den Versammlungssaal. »Nieder mit dem Tyrannen! Hors la loi! Hors la loi!« Diese tobende Meute erklärte ihn, den Retter der Nation, doch tatsächlich für vogelfrei. Napoleon taumelte. Den auf ihn einstürmenden Männern in ihren roten Roben war er nicht gewachsen. Ein Dolch blitzte auf, eine Hand, die dazwischen ging, Schreie, ein fallender Soldat. Napoleon verlor die Besinnung, sank zu Boden. Geistesgegenwärtig griffen einige seiner Kommandanten, darunter Murat, beherzt ein und zerrten ihn nach draußen. »Die wollten mich außerhalb des Gesetzes stellen. Die wollten mich umbringen.« Ein blasser, zutiefst verstört wirkender Napoleon rang um Fassung. Es war Lucien, der schließlich die Situation rettete. Er begab sich umgehend zu den Truppen. »Soldaten, hört mich an! Diese Elenden, sie wollten den General Bonaparte umbringen! Als Präsident der Versammlung muss ich die Hilfe der Truppen in Anspruch nehmen!« Kurz darauf erschien auch Napoleon, sichtlich mitgenommen, auf einem fürchterlich bockigen Pferd. Noch zögerten die Soldaten, aber Lucien spielte den Coup perfekt zu Ende. Er riss einen Säbel an sich und streckte ihn mit großer theatralischer Geste an die Brust seines Bruders. »Ich schwöre, meinen eigenen Bruder zu durchbohren, sollte er es jemals wagen, Hand an die Freiheit der Franzosen zu legen.« Die Truppen unter Murat räumten schließlich den Sitzungssaal mit Gewalt. Angesichts der militärischen Übermacht gab am Ende auch der Rat der Alten klein bei. Er beschloss, das Direktorium durch drei Konsuln zu ersetzen. Unter ihnen Napoleon Bonaparte, der wie selbstverständlich zum Citoyen Premier Consul erklärt wurde, zum ersten Konsul. Damit war er faktisch Alleinherrscher. Die Entscheidungsgewalt lag fortan einzig bei ihm. Um den Schein zu wahren, wurde diese Tatsache aber noch durch manipulierte Volksabstimmungen, machtlose Volksvertreter und eine Scheinkonstitution verschleiert. Seine beiden Mitverschwörer in diesem Triumvirat, Abbé Sieyès und Roger Ducos, würde er bald entmachten und aus ihren Ämtern drängen. Am 15. Dezember 1799, als die Verfassung nach Bonapartes Vorstellung stand, verkündete er feierlich: »Bürger, die Revolution ist beendet.« Als Konsul zog Bonaparte nun in den Tuilerienpalast ein, jenes alte, abgewohnte Schloss, das König Ludwig XVI. Und Königin Marie Antoinette zum Gefängnis geworden war. Staatsrat Pierre-Louis Röderer empfing ihn dort. Die Einrichtung wirkte bedrückend. Die großen Fenster wurden damals zum Schutz vor allzu aufdringlichen Gaffern verhängt. Es gab nur wenig Licht. Röderer äußerte bestürzt: »Das ist sehr bedrückend, Sire.« »Ja, so bedrückend, wie Herrschaft nun einmal ist«, antwortete Bonaparte mit einem Schulterzucken. Am 2. August 1802 schaffte es der überaus charismatische Bonaparte aufgrund seines riesigen und erfolgreichen Reformprogramms, den Senat davon zu überzeugen, ihn zum Konsul auf Lebenszeit zu machen. Eine überwältigende Mehrheit aus dem zur Wahl zugelassenen Volk stimmte dem Entschluss zu. um außenpolitisch die Befriedung der Französischen Republik und die Versöhnung mit den sich weiter im Exil befindlichen Adligen zu signalisieren, machte er den aus dem Hochadel stammenden ehemaligen Bischof von Autun, Talleyrand, zu seinem Außenminister. Talleyrand war nicht nur ein begnadeter Redner, er besaß auch vollendete Manieren und verstand es wie kein anderer, sich auf dem glatten Parkett der Diplomatie geschmeidig und im selben Maße undurchsichtig zu verhalten. Außenpolitik ist die Kunst, einem anderen so lange auf den Zehen zu stehen, bis er sich entschuldigt, lautete eines seiner bekannten Bonmots. Talleyrand war zunächst während der Schreckensherrschaft der Jakobiner nach England emigriert, dann nach Amerika. Im September 1796 war er nach Frankreich zurückgekehrt. Bonaparte ließ Talleyrand Friedensangebote an die Großmächte übermitteln, aber niemand wollte sie annehmen. Österreich weigerte sich, die natürlichen Grenzen Frankreichs anzuerkennen. König George III. Von England ließ unmissverständlich erklären, dass man erst mit Frankreich verhandeln werde, wenn wieder ein Bourbone auf dem Thron säße. Das bedeutete Krieg. Diesen Österreichern musste erneut eine Lektion erteilt werden. Die verfeindete Großmacht hatte mit ihren Truppen Genua eingeschlossen und rückte bereits auf Nizza vor. Im Mai 1800 zog Bonaparte darum mit einer Armee von 80.000 Mann über den noch verschneiten großen St. Bernhard in Richtung Oberitalien vor. Gemälde zeigen ihn in heroischer Geste auf einem sich stolz aufbäumenden Pferd. Am 14. Juni siegte Bonaparte mit seinen Truppen bei Marengo. Am 3. Dezember schlug General Jean-Victor Moreau mit den Truppen der französischen Rheinarmee die Österreicher bei Hohenlinden, östlich von München. Am 8. Februar 1801 schlossen Frankreich und Österreich den Frieden von Lunéville. England, das mit Österreich seinen größten Verbündeten verloren hatte, schloss nach weiteren Kriegshandlungen gegen Frankreich erst im März 1802 den Frieden von Amiens, ein sehr wackeliges Konstrukt, das nicht lange halten sollte. Die Landkarte Europas veränderte sich durch die Verschiebung der französischen Grenzen nach Osten. Um die vielen kleinen Fürstentümer zu entschädigen, die ihre Gebiete abtreten mussten, wurde ein folgenschwerer Entschluss gefasst: die Enteignung der Kirche. Diejenigen Fürsten, auf deren Grund diese Kirchen, Abteien und Klöster standen, durften das Eigentum konfiszieren und verkaufen. Im katholischen Bayern trieb Minister Maximilian von Montgelas die Säkularisation ab 1802 besonders radikal voran, was zu einer Schließung von Klöstern und inflationärem Verkauf wertvoller Bibliotheks- und Kunstschätze führte. Ein Metzger bekam damals das 1142 durch Bischof Otto von Freising gegründete Kloster Freising für gerade einmal 900 Gulden angeboten. Wertvolle Bibliotheksbestände waren günstig zu erwerbendes Brennmaterial für die Öfen im Winter, so das traurige Rechercheergebnis Siegfried Fischer-Fabians über diesen Einfall der Barbarei in die damalige Kulturlandschaft Deutschlands. Es sollte bekanntlich nicht der letzte bleiben. Wir müssen uns gegen England rüsten. Wir brauchen eine neue Kriegsführung, eine Invasion unter Wasser, so Bonaparte zu seinem Marineminister. Monsieur? Der Marineminister versteht nicht. Unterseeboote. Wir brauchen Boote, die unter Wasser agieren können, um die Feindschiffe im Kanal zu zerstören. Suchen Sie diesen Amerikaner mit seinem Unterwassergefährt auf. Der Amerikaner, Robert Fulton, hatte bereits vor Bonapartes Ägyptenfeldzug ein U-Boot mit dem Namen Nautilus entwickelt. Durch steuerbare Leinen konnten Sprengsätze an Schiffen angebracht werden. Die spektakulären Demonstrationen in den Gewässern vor Le Havre, während derer die Nautilus Fischkutter in die Luft gesprengt hatte, erregten die Aufmerksamkeit Bonapartes. Den alten Gedanken der Invasion Englands hatte er nicht aufgegeben, aber Fulton konnte am Ende aufgrund der langsameren technischen Entwicklung des U-Bootes nicht Schritt halten mit den galoppierenden Ereignissen in der Weltgeschichte. Die Schaffung einer stabilen Ordnung im Inneren war nach der außenpolitischen Befriedung vorrangiges Ziel des ersten Konsuls. Die Verwaltung gestaltete er nach seinen Maßgaben autokratisch und straff zentralistisch. Doch es gab zwei einander völlig entgegengesetzte politische Lager, die den inneren Frieden bedrohten. Die radikalen und linksgerichteten Jakobiner, die Bonaparte inzwischen zu Todfeinden erklärt hatte, und die rechtsgerichteten Royalisten, die auf eine Rückkehr der Bourbonenherrscher hofften. Fouché, der alte und neue Polizeiminister unter Bonaparte, hatte seine Spitzel überall, selbst den Familienclan der Bonapartes ließ er beschatten. Alle Attentate konnte aber auch Fouché nicht verhindern, obwohl er seine Augen überall zu haben schien. Am 24. Dezember 1800 waren Bonaparte, Josephine, ihre Tochter Hortense und Bonapartes Schwester auf dem Weg in die Pariser Oper. Joseph Haydns groß angelegtes biblisches Oratorium »Die Schöpfung« hatte zwei Jahre zuvor seine viel umjubelte Uraufführung in Wien erlebt und feierte nun in Paris Premiere. In eiligem Tempo fuhr man durch die Rue Saint-Nicaise, beschützt von der Garde. Doch plötzlich versperrte ein Pferdekarren den Weg. Soldaten griffen ein, versuchten ihn freizubekommen, als ein ohrenbetäubender Lärm die Luft zerriss. Ein Sprengsatz detonierte. Es war eine Bombe mit Zeitzünder, eine Höllenmaschine, wie man damals sagte. Ein unmerklich ablaufendes Uhrwerk, das langsam ein Menschenleben lang abläuft, von den teuflischen Göttern erdacht zur mathematischen Vernichtung des Menschen. So hat der Künstler Jean Cocteau die Erfindung der Zeitbombe einmal beschrieben. Die Bombe riss viele Menschen in den Tod. Doch wie durch ein Wunder überlebten Bonaparte und seine Familie. Die Untersuchungen Fouchés ergaben, dass Royalisten die Anschläge verübt hatten, aber Bonaparte glaubte ihm nicht. »Fouché, Sie täuschen sich. Das war niemand anderes als diese gottlosen, anarchistischen Königsmörder, die Jakobiner. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann gehen Sie aus Ihrem Amt. Ich brauche Sie nicht.« Fouchés Gesicht war regungslos. Doch im Hinausgehen rief er dem ersten Konsul noch zu: »Monsieur, noch ein letzter gut gemeinter Rat. Wenn Sie sich das nächste Mal heimlich mit einer Dame zum Rendezvous treffen, legen Sie wenigstens eine unauffälligere Uniform an.« Bonaparte war sprachlos. Fouché fuhr ungerührt fort: »Sie werden mich noch brauchen.« Fouché sollte Recht behalten, denn trotz der gnadenlosen Verfolgung der Jakobiner gingen die Attentatsserien weiter. So auch im März 1804. Wiederum konnte man Royalisten als Attentäter ausmachen. Bonaparte beschloss, hart durchzugreifen und ein Exempel zu statuieren. Sein Opfer, der Duc d'Enghien, der letzte Spross des Hauses Condé, einer Seitenlinie der Bourbonen. Er lebte im badischen Ettenheim. Der 31-Jährige war politisch völlig unbedeutend. Aber weil er immer wieder heimlich über die französische Grenze nach Straßburg ging, um seine Frau zu sehen, wurde er als Verschwörer angesehen. Mitten in der Nacht vom 14. auf den 15. März 1804 ließ Bonaparte ihn von einem Regiment seiner Dragoner aus Ettenheim entführen und auf französischen Boden bringen. Ein kleiner, etwas kurzatmiger Hund folgte der Kutsche seines gefangenen Herrn bis zum Rhein. Es war Mohilov, der Mops des Duc d'Enghien. Als die Soldaten das Tier bemerkten, warfen sie es einfach in den Fluss. Doch trotz seines unvorteilhaften Körpers und den viel zu kurzen Beinen kämpfte sich das Tier durch die Strömungen und erreichte das Ufer Frankreichs. Bis Straßburg folgte der treue Mops der Kutsche, bis man endlich Erbarmen hatte und das Tier zu seinem Herrn ließ. Im Schloss von Vincennes wurde am 21. März 1804 hastig die Hinrichtung vollzogen. Der Mops legte sich zu Füßen seines Herrn, wich nicht, auch als die Gewehrsalven ihm fast die Ohren zerrissen. Er jaulte gottserbärmlich über der Leiche. Es war das einzige Wesen weit und breit, das es wagte, lautstark Protest gegen diesen Mord zu äußern. »Jetzt sehen Sie, zu was wir fähig sind«, kommentierte Bonaparte die Hinrichtung. Die Auslöschung der Bourbonen war zugleich auch sein Griff nach der Krone. Eine neue erbliche Monarchie sollte ihn als den Überwinder der Revolution allen übrigen Monarchien in Europa gleichstellen und seine Herrschaft samt ihrer neu zu gründenden Dynastie festigen. Doch es sollte nicht die Rückkehr zum verhassten Königtum werden, sondern zu einem Kaisertum nach römischem Vorbild. Diesem lag die Akzeptanz durch den Senat, das römische Volk und das Militär zugrunde. Es waren durchschaubare politische Schachzüge, die ein Mitglied des Tribunals bewogen, Bonaparte zum Kaiser zu erklären. Der Senat spielte mit und eine anschließende Volksabstimmung wählte mit überwältigender Mehrheit Napoleon zum Kaiser. Die Ermordung des Herzogs ist schlimmer als ein Verbrechen. Sie ist ein Fehler, äußert sich Fürst Andrei in Leo Tolstois Roman »Krieg und Frieden«. Eine weitsichtige Feststellung, denn die Tat stellte einen Wendepunkt im Leben Bonapartes dar. Es gab nämlich nur wenige, darunter noch nicht einmal Bonapartes eigene Familie, die von der Notwendigkeit dieser Hinrichtung überzeugt waren. Sicher, die Bedrohung der Republik durch die Royalisten konnte damit endgültig eingedämmt werden. Aber war der Herzog wirklich in eine angebliche Verschwörung verwickelt gewesen? Bonaparte blieb die Beweise schuldig. Für die Herrscherhäuser Europas war die Tat ein feiger Meuchelmord, begangen einzig aus der niederen Motivation heraus, selbst nach der Krone zu greifen. Seit Beginn der Revolution hatten Frankreichs Juristen an einem Gesetzbuch gearbeitet. Napoleon Bonaparte vollendete das Werk, das die wesentlichen Forderungen der französischen Revolution ergänzte, jedoch das Recht auf Eigentum im Gegensatz zu den Forderungen der Jakobiner fest im Gesetz verankerte. Es war ein bürgerliches Gesetzbuch, der Code Civil, der auch den Namen Code Napoleon trug. Die Gleichheit aller vor dem Gesetz, Freiheit, die Trennung von Staat und Kirche, freie Berufswahl und Gewerbefreiheit sowie der Schutz des Privateigentums waren wesentliche Bestandteile dieses neuen bürgerlichen Gesetzbuches. Es war der 2. Dezember 1804. Die pompöse Krönungszeremonie fand in Notre-Dame statt. Der Komponist Giovanni Paisiello hatte eigens eine Krönungsmesse geschrieben, deren Gesangspassagen nun aus 400 Kehlen in der Kathedrale erklangen. Papst Pius VII. Musste notgedrungen an dieser opernhaften Inszenierung teilnehmen, denn er war nichts als eine Marionette in den Händen des Diktators. Einen Tag vorher hatte er Napoleon und Josephine kirchlich getraut, eine letzte Reminiszenz an christlich-katholische Traditionen. Napoleon trug seinen 40 Kilogramm schweren purpurnen Krönungsmantel. Der kleine Mann ging fast zu Boden unter seiner Last und drohte zu straucheln. Vier Großwürdenträger, darunter zwei seiner Brüder, halfen ihm, den Mantel zu tragen. Die Krone setzte er sich eigenhändig aufs Haupt, während der Papst sich diskret im Hintergrund hielt. Anschließend schritt Josephine mit einer riesigen Schleppe zu ihrem Mann, kniete nieder, beugte den Kopf und ließ sich von ihm zur Kaiserin krönen. Sie hatte mit ihren neidischen Schwägerinnen zu kämpfen, die ihre Schleppe tragen sollten, doch stattdessen hängten sie sich eher wie bockige kleine Kinder an sie. Zu gerne hätten sie die verhasste Frau des Bruders stolpern gesehen. Zurück im Tuilerienpalast legte der Kaiser erleichtert den Mantel ab und schlüpfte in die übliche schmucklose Uniform. »Ich weiß, es wird gelacht über meine Dynastie, aber in 5 Jahren wird es die älteste in Europa sein.« Das ließ aufhorchen. Napoleon, der Republikaner, dachte plötzlich in Dynastien. Dafür brauchte er aber erst einmal einen Erben. Josephine hatte ihm noch kein Kind geboren. Blieb die immer drängendere Frage, wer von beiden nun unfruchtbar war, sie oder Napoleon. Josephine stand auf dem Standpunkt, bereits 2 Kinder geboren zu haben. Das war bislang ihre Trumpfkarte gewesen. Doch die leidige Frage klärte sich zunächst etwas nebulös Ende Dezember 1806. Da kam eine sehr junge Hofdame seiner Schwester Caroline mit einem Sohn nieder, Charles Léon, und behauptete, Napoleon sei der Vater. Damals schwieg der Kaiser diesen Umstand noch tot, doch im Oktober 1809, sehr zum Unglück Josephines, stand er dann offiziell zu seiner Vaterschaft. Napoleons Geliebte, die Polin Gräfin Maria Walewska, stellte ebenso ihre Schwangerschaft fest. Er hatte sie auf dem Weg nach Russland in Polen kennengelernt. Seit 1807 verband beide eine engere Liebesbeziehung, während der die schöne Gräfin versuchte, Napoleon für die Unabhängigkeit Polens zu gewinnen. Am 4. Mai 1810 kam ihr gemeinsamer Sohn Alexandre zur Welt. Josephines Schicksal einer Verstoßenen war zu diesem Zeitpunkt bereits besiegelt. Die für beide tränenreiche Scheidung wurde am 15. Dezember 1809 vollzogen. Zwei Jahre nach der Krönung präsentierte der Historienmaler Jacques-Louis David, einst einer der radikalsten Jakobiner, die erste fertige Skizze seines Kolossalgemäldes der kaiserlichen Krönung. »Siehe, ich habe alles vorskizziert. Nur, was machen wir mit ihrer Mutter? Sie blieb der Krönung ja leider fern.« Der Kaiser hatte dieses Fehlen längst aus seiner Erinnerung verbannt, aber vergnügt sann er auf eine Lösung. »Meine Mutter? Ach ja, diese sture, stolze Person. Es hat sie gestört, dass ich Josephine zur Kaiserin gemacht habe und ihre ehrgeizigen Töchter nur zu Schleppenträgerinnen. Malen Sie sie doch einfach mit rein. Da, in die Loge, da, mitten rein. Aber malen Sie sie erhaben lächelnd. Und was meine Familie betrifft, die wären doch eh nichts ohne mich, gar nichts. Prinzen, Prinzessinnen wollen sie sein, den Gefallen tue ich ihnen gerne.« Bereits 18 Monate nach dem wackligen Frieden von Amiens gab es wieder Spannungen zwischen England und Frankreich. Zuvor schon hatte Napoleon die Großmächte durch Bündnisse mit Bayern, Baden und Württemberg provoziert. Diese sicherten ihm im Gegenzug jede Menge Soldaten und auch noch die Verpflegung seiner riesigen Truppen für seine geplanten Militäraktionen zu. Im Herbst 1802 war er zusammen mit Josephine in die Normandie gereist. Doch es war weniger eine romantische Urlaubsfahrt ans Meer, vielmehr nutzte er den Aufenthalt, um die Kanalküste zu inspizieren. Sah er es wirklich oder bildete er es sich ein? Auf dem Kanal wimmelte es nur so von englischen Kriegsschiffen. Kurz danach zog er dort Truppen zusammen, deren Stärke sich im nächsten Herbst bereits auf 250.000 Soldaten belief. Als England Malta nicht wie vereinbart räumen wollte und auch noch französische Handelsschiffe beschlagnahmte, erklärte Frankreich dem Inselreich am 22. Mai 1803 den Krieg. Napoleons Hoffnung, der Seemacht England die Vorherrschaft auf den Weltmeeren nehmen zu können, bekam neue Nahrung, als Spanien sich mit seiner Flotte Frankreich anschloss. Dachte er an die einstmals unbesiegbare spanische Armada? Doch statt einer Front im Westen tat sich eine zweite im Osten auf. England bekam Schützenhilfe und verbündete sich in der dritten Koalition mit Russland, Österreich, Schweden und Neapel. Napoleon hatte den Bogen seiner Hegemonialträume überspannt. In Italien, das er zur Republik ausrief, krönte er sich am 18. März 1805 auch noch in Mailand mit der eisernen Krone der Langobarden zum König Italiens. Dieses Amt wollte er aber nicht auch noch persönlich wahrnehmen, sondern überließ es seinem Stiefsohn, Eugène de Beauharnais, den er zum Vizekönig Italiens ernannte. Mit der Langobardenkrone reihte er, der Emporkömmling, sich in die Ahnenreihe des von ihm verehrten Karls des Großen ein, der ebenfalls aus einer Familie von Emporkömmlingen stammend sich diese Krone nach der Auslöschung des langobardischen Königshauses im Jahre 774 auf sein Haupt gesetzt hatte. Napoleon setzte ein deutliches Zeichen. Das Römische Reich, das Karl der Große begründet hatte, sollte nicht mehr in habsburgischen Händen sein, sondern in einer neuen Ära, unter völlig veränderten Vorzeichen, wie Phönix aus der Asche auferstehen. Und er, Napoleon, wäre sein Schöpfer, wie es einst der fränkische Karl gewesen war. Das wertvolle Amulett, das man Karls Leichnam bei seinem Fund abgenommen hatte, war ein Geschenk des sagenhaften Kalifen Harun al-Raschid. Josephine erhielt es anlässlich ihrer Reise nach Aachen 1804. Seither war es in ihrem Besitz. Am 21. Oktober 1805 beendete die Seeschlacht von Trafalgar schlagartig alle Träume von einer französischen Weltherrschaft zur See. Nahe der südspanischen Stadt Cadiz vernichtete die englische Flotte unter Admiral Horatio Nelson die französische und die spanische Flotte. Nelson wurde tödlich getroffen, war sich aber noch im Sterben des Sieges bewusst, den er für England errungen hatte. England sollte Napoleons unbezwingbarer Hassgegner bleiben. Er selbst konzentrierte sich als Feldherr auf die Ostfront. Rasches Handeln war gefragt, denn Österreich hatte sich mit Russland verbündet, dessen Armeen bereits auf dem Vormarsch waren. Dem König von Preußen erklärte er: »Ich habe das Haus Österreich zu sehr geschont. Es ist noch zu mächtig, um Europa in Ruhe zu lassen und nicht die Freiheit Deutschlands zu verletzen. Wenn es unter Waffen bleibt, so ist der Krieg unvermeidlich.« Auf dem Festland waren Napoleons Armeen um vieles erfolgreicher. Hier stand er als Feldherr Seite an Seite mit seinen Soldaten. Er trieb sie zu Eil- und Gewaltmärschen an, wie kein anderer Heerführer Europas es vermochte. 30 Stunden Eilmarsch am Stück für eine Strecke von 150 bis 170 Kilometern waren keine Seltenheit. Seine Truppen waren ihm bedingungslos loyal ergeben. Bereits am 17. Oktober 1805 hatten die Franzosen die Österreicher unter General Mack von Leiberich bei Ulm eingekesselt und aus Bayern verjagt, um sie anschließend bis nach Wien zu verfolgen. In der Dreikaiserschlacht von Austerlitz besiegte Napoleon schließlich die österreichischen und mit ihnen verbündeten russischen Truppen. »Ich habe einen Waffenstillstand abgeschlossen. Die Russen gehen zurück. Die Schlacht von Austerlitz ist die schönste von allen meinen Schlachten«, berichtete er Josephine, während man auf dem Schlachtfeld vor seinem Hauptquartier die Toten zusammentrug. Es waren Tausende. Der österreichische Kaiser Franz II. War entsetzt, als Napoleon ihm die Friedensbedingungen diktierte. »Sie wollen mich also meiner Staaten berauben?« Österreich musste zusätzlich zu den gigantischen Tributzahlungen riesige Gebietsverluste in Kauf nehmen. Doch nicht nur das. Die Kurfürsten von Bayern und Württemberg, die sich notgedrungen auf die Seite Napoleons geschlagen hatten, wurden von ihm zur Belohnung zu Königen gemacht. Der Markgraf von Baden wurde zum Großherzog befördert. Diese vereinigten sich, nur ein Jahr später, zusammen mit weiteren Reichsständen, zum Rheinbund. Am 6. August 1806 legte Franz II. Die Krone des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation nieder. Von nun an war er als Franz I. nur noch Kaiser von Österreich. Jetzt war Napoleon der unbestrittene Herrscher über Kontinentaleuropa. Das riesige Römische Reich aber, das Karl der Große einst gegründet hatte, war damit erloschen. In Paris legte man zum Gedenken an Austerlitz den Grundstein für den Triumphbogen, den Arc de Triomphe, der heute von einem wild dahinschießenden Verkehr in oft 7, 8 oder sogar noch mehr Spuren umtost wird. Die Schmach über die Niederlage bei Austerlitz saß wie ein Stachel im Fleisch der Österreicher. Die einstige Großmacht sann auf Vergeltung und rüstete auf. Als Franz I. sah, dass Napoleons Truppen in Feldzügen gegen spanische Aufständische gebunden waren und sogar die Nachricht die Runde machte, der französische Kaiser sei gefallen, zögerte er nicht mehr. Im April 1809 erklärte Österreich Frankreich den Krieg. Anfangs sah es so aus, als wäre das Kriegsglück auf der Seite der Österreicher. Der Jubel über die nur knapp gewonnene Schlacht bei Aspern im Mai 1809 war groß. Doch das Blatt wendete sich bereits am 5. und 6. Juli 1809. In der Schlacht bei Wagram wurden alle Hoffnungen der Österreicher auf einen Sieg begraben. Es war, so der Historiker Johannes Wilms in seiner Napoleon-Biografie, die erste Materialschlacht in der Geschichte, die nicht durch überlegene Führungskunst und soldatische Tugend entschieden wurde, sondern allein durch den rücksichtslosen Einsatz konzentrierter Feuerkraft, also der Artillerie. Unter deren Wirkung, so Wilms weiter, blutete der Gegner aus. Frankreich hatte 34.000 Tote und Verwundete zu beklagen, Österreich 40.000. Franz I. war geschlagen. Jetzt diktierte Napoleon in Schönbrunn die Bedingungen. Österreich verlor riesige Gebiete, darunter Tirol, Salzburg und Berchtesgaden. Es blieb der Regierung nun nichts anderes übrig, als von der Konfrontation zu Kompromissen zu wechseln. Dafür stand der neue Außenminister Fürst von Metternich. Und der hatte auch schon einen Plan, wie er Österreich mit Frankreich versöhnen und den Franzosenkaiser milde stimmen könnte. Durch eine Hochzeit. Prinzessin Marie-Louise wurde 1810 als Opfer für den Friedensaltar auserkoren. Alles Weinen und Zetern des Mädchens nutzte nichts. Die Staatsräson ging vor. Den berühmten englischen Ratschlag für viktorianische Bräute könnte Marie-Louise in österreichischer Version erhalten haben. Mach die Augen zu und denk an Österreich. Preußen hatte sich anfangs immer neutral verhalten und sich dadurch einige Vorteile im Norden Deutschlands erhofft. Doch Anfang 1806 wendete sich das Blatt. Napoleon diktierte den geschwächten Preußen plötzlich Bedingungen, die für sie unannehmbar waren. Im Falle eines Krieges gegen Russland sollte das Land ihm Soldaten stellen. Zudem müsse es alle Häfen für englische Schiffe abriegeln. Als der preußische König erfuhr, dass Napoleon auch noch das an Preußen verschenkte Hannover in einer Geheimverhandlung lieber doch seinen rechtmäßigen Besitzern, nämlich den Engländern, überlassen wollte, war das Maß voll. König Friedrich Wilhelm III. Erklärte Frankreich den Krieg. Napoleon konnte es nicht glauben. Er kannte seine Truppen und die Preußens. Entweder Preußen rüstet ab, oder es wird zerschmettert. Denn er wusste, diese schwerfällige, noch in veralteten Exerzitien geschulte preußische Armee hatte keine Chance gegen die taktisch weit überlegenen Franzosen. Immerhin stand der preußische König höchstpersönlich auf dem Schlachtfeld, und seine Frau, die schöne und kampflustige Königin Luise, befehligte sogar eigenhändig ein Dragonerregiment. Pah, dieser Napoleon! In unserer preußischen Armee besäße er noch nicht einmal den Rang eines Unteroffiziers, lästerte sie gegen das Monster, so nannte sie den Franzosenkaiser. Napoleons schöner Feindin sollte all dies aber nichts nützen. Die Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt am 14. Oktober 1806 endete in einer Katastrophe für Preußen. Drei Tage später erließ der Gouverneur von Berlin kleinlaut folgendes Dekret an das beunruhigte Volk: Der König hat eine Bataille verloren. Jetzt ist Ruhe, erste Bürgerpflicht. Preußens Königspaar hatte danach fluchtartig Berlin verlassen. Kurz darauf zog Napoleon mit seinen Truppen durch das Brandenburger Tor in die Stadt. Die kostbar gearbeitete Monumentalplastik auf dem Triumphtor hatte es ihm angetan. Sie stellte die geflügelte Friedensgöttin dar, gezogen von vier prachtvollen Pferden. Ein Meisterwerk des Klassizismus, geschaffen von einem seiner größten Bildhauer, Johann Gottfried Schadow. Ungeachtet des Jammerns und Flehens der Berliner ließ Napoleon die Monumentalplastik abbauen und nach Paris transportieren. Die würde sich doch sehr gut auf dem neuen Arc de Triomphe machen. Auch die Weltmacht Russland zitterte schließlich vor der taktischen Überlegenheit der napoleonischen Truppen. In einer der blutigsten Schlachten bei Preußisch-Eylau im Februar 1807 und in der Schlacht bei Friedland im Juni 1807 musste sich Zar Alexander I. eingestehen, dass es in ganz Europa keine Armeen mehr gab, die diesem alles verschlingenden Imperator gewachsen waren. Die von Frankreich besetzten Gebiete bekamen zwar neue Verfassungen nach dem Code Napoleon, die alten Sonderrechte nach den Feudalgesetzen verschwanden, es entstanden neue, zentral organisierte Gerichtsbarkeiten, neue Steuersysteme und öffentliche Schulen, aber die Vasallenstaaten bluteten trotzdem aus. Die Kontributionszahlungen an Frankreich fraßen Löcher in die eh schon maroden Staatskassen. Hinzu kam, dass sie Soldaten für Frankreichs Kriege stellen mussten. Allein 100.000 Soldaten hatte Napoleon gegen Preußen mobilisiert, über 50.000 waren gefallen. In den Schlachten gegen Österreich 1809 waren sogar mehr als 150.000 Soldaten angetreten. Die Schlachten bei Aspern und Wagram alleine hatten über 60.000 Opfer in den französischen Armeen gefordert. Diese Levée en masse, Massenaushebung, war während der Französischen Revolution vom Wohlfahrtsausschuss beschlossen worden. Napoleon verhalf sie nun auch in den eroberten und annektierten Gebieten zu laufendem Nachschub an frischen Rekruten. Die napoleonischen Massenheere lehrten das übrige Europa das Fürchten. An Josephine schrieb er aus dem Zeltlager in Friedland am 15. Juni 1807: »Ich bin von dem tagelangen Bivakieren völlig erschöpft. Die Schlacht bei Friedland wird für mein Volk genauso berühmt und ruhmreich wie der Sieg von Austerlitz. Die ganze russische Armee ist auf der Flucht. 80 Kanonen sind erobert, 30.000 Mann gefangen genommen oder tot, 25 russische Generäle getötet, verwundet oder zu Gefangenen gemacht. Die russische Garde ist vernichtet. Meine Verluste sind nicht bedeutend.« Es waren aber immerhin 8.000 Mann auf französischer Seite, die tot oder verwundet waren. Am 7. Juli 1807 trafen sich Zar Alexander I. und Napoleon in Tilsit zu Friedensverhandlungen. In der Mitte der Memel hatte man ein luxuriöses Floß gebaut, zu dem die beiden Cäsaren Alexander und Napoleon zu ihren Gesprächen gerudert wurden. Napoleon zeigte sich äußerst charmant und war sehr angetan von Zar Alexander, indem er einen Wesensverwandten vermutete. Und auch der Zar war von Napoleon beeindruckt, den er anfangs nur für einen Emporkömmling gehalten und darum abgelehnt hatte. Doch noch hatte der Franzosenkaiser die Oberhand und konnte die Bedingungen des Friedens diktieren, während das preußische Königspaar ungeduldig am Ufer der Memel auf die Ergebnisse des Kaisertreffens warten musste. Auch der anschließende tränenreiche Bittgang Königin Luises zu Napoleon blieb am Ende erfolglos. Der Imperator blieb hart. Preußen verlor riesige Gebiete westlich der Elbe. Aus ihnen schuf Napoleon ein neues Königreich, Westfalen. Sowohl Russland als auch Preußen wurden nun gezwungen, der Kontinentalsperre gegen England beizutreten. Die Häfen mussten geschlossen werden und überall patrouillierten nun französische Soldaten und kontrollierten die Einfuhr. Doch das russische Bündnis war brüchig. Darum versuchte Napoleon noch einmal, es auf dem Fürstentag in Erfurt 1808 zu erneuern. Wieder trafen sich die beiden Cäsaren. Napoleon lud Alexander zu Theatervorstellungen, Bällen und Galadinés in pompösem Rahmen, nur um eines zu erreichen, sich den russischen Rückhalt in Osteuropa zu sichern, während er selbst die spanischen Brandherde der immer heftiger werdenden Aufstände löschen wollte. Eine Niederlage jagte dort die andere. In Erfurt empfing Napoleon, wie üblich in der Uniform der Gardegrenadiere, auch die beiden Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe und Christoph Martin Wieland. Goethes Werther hatte der Kaiser nach eigenen Angaben mehrfach gelesen. Goethe war von der Unterredung so beeindruckt, dass er sie zu den erfreulichsten und höchsten Momenten seines Lebens zählte, was mit ein Grund dafür gewesen sein dürfte, dass ihm der Komponist Ludwig van Beethoven dafür wenig später bei einer Begegnung in Teplitz gehörig den Kopf wusch. Der hielt Napoleon seit seiner Kaiserkrönung nämlich für einen ganz gewöhnlichen Tyrannen und hatte darum auch die ursprüngliche Widmung seiner dritten Symphonie, der Eroica, an Napoleon, wieder wütend vom Papier gekratzt. Der betagte Wieland musste während der Unterredung stehen, was ihm mehr und mehr Rückenschmerzen verursachte und ihn dermaßen ermüdete, dass er den Kaiser schließlich bat, ihn doch nach Hause zu entlassen. »Allez, bonsoir«, soll ihm Napoleon voller Verständnis noch nachgerufen haben. Napoleons Hegemonialträume hatten bis dahin ein riesiges Herrschaftsgebiet geschaffen. Um es zu sichern, schien ihm Nepotismus die einzige Lösung zu sein. Auf die neu geschaffenen Throne setzte er jeweils seine eigenen engeren Familienangehörigen. Der jüngste Bonaparte-Bruder, Jérôme Bonaparte, wurde König von Westfalen, der älteste, Joseph, wurde König beider Sizilien und im Juni 1808 auch noch König von Spanien, nachdem man die ursprünglich dort herrschenden Bourbonen mittels einer Intrige und unter falschen Versprechungen nach Bayonne gelockt und einfach abgesetzt hatte. Das spanische Königtum sollte Joseph allerdings nicht zu Ruhm verhelfen, ganz im Gegenteil. Es wurde zur ersten Schwachstelle des riesigen Reiches. denn die dortigen Rebellen hatten eine Kampftaktik, der die französischen Armeen nicht standhielten, den Guerillakrieg aus dem Hinterhalt. Die englischen Truppen unter Arthur Wellesley, dem Herzog von Wellington, taten schließlich ihr Übriges, um die Franzosen in Spanien vollends aufzureiben. Bruder Louis wurde König von Holland und bekam Hortense, die Tochter von Josephine, zur Frau. Napoleons Schwager Joachim Murat wurde Großherzog von Berg und auch die Schwestern Elisa und Pauline bekamen Fürstentümer in Italien. Die Nichte Josephines, Stephanie, wurde mit dem Großherzog von Baden verheiratet. Josephines Sohn, Eugène de Beauharnais, wurde von Napoleon adoptiert, zum Vizekönig Italiens gemacht und mit der Tochter des Königs von Bayern verheiratet. Der Clan besetzte die großen Ämter und war doch nie so richtig unter Kontrolle zu halten. Napoleon hatte seine liebe Not mit ihnen und schrieb hunderte von Briefen voll mit Anweisungen, denen sie allerdings nicht immer Folge leisteten. Im Januar 1809 bekam Talleyrand, der inzwischen eines der höchsten Ämter bekleidete, nämlich das des Kanzlers des Kaisers, einen der berüchtigten Wutausbrüche Napoleons ab. »Ihr verdient es, dass ich euch wie Glas zerbreche. Ihr seid doch nichts als ein Dieb, ein Feigling und Verräter. Ja, ihr seid ein Stück Scheiße in einem seidenen Strumpf.« Stoisch, ohne jede Regung, ließ Talleyrand die Schimpfkanonade über sich ergehen. Doch musste er auf der Hut sein, denn was der Kaiser vermutet hatte, war nur allzu wahr. Talleyrand war Napoleon in den Rücken gefallen und hatte Zar Alexander deutlich vor dem weiteren Hegemonialstreben Napoleons gewarnt. Die ausländischen Botschafter waren solche jähzornigen Ausfälle von ihren Herrschern nicht gewöhnt. »Monsieur, wollen Sie nicht Satisfaktion verlangen? Jeder andere hätte den Kaiser niedergeschlagen, um die eigene Ehre wiederherzustellen.« Talleyrand winkte müde lächelnd ab. »Ich habe daran gedacht, aber ich war zu faul dazu.« Talleyrand hatte, wie immer, ein todsicheres Gespür dafür, wenn Macht zu bröckeln begann. Napoleon hatte den Zenit seiner Macht überschritten, doch er war sich dessen freilich nicht bewusst, im Gegenteil. Als Pius VII. Sich im Jahr 1809 weigerte, den Kirchenstaat an der in ganz Europa verhängten Kontinentalsperre teilnehmen zu lassen, marschierten französische Truppen in den Kirchenstaat ein. Der Schwache, so Napoleon, müsse immer unter dem Schutz des Stärkeren stehen. So habe es Karl der Große schon mit Papst Leo III. Gehalten und überhaupt wimmle die ganze Geschichte doch nur so von Bündnissen und Gegenbündnissen. Schließlich erklärte Napoleon auch den Kirchenstaat zu französischem Herrschaftsgebiet und enthob den Papst damit seiner weltlichen Gewalt. Dieser reagierte nun mit dem Bannstrahl gegen Napoleon, ein päpstliches Mittel, das Kaisern im Mittelalter Angst und Schrecken eingejagt hatte, aber einem Geist der Neuzeit wie Napoleon? Der hatte nun genug von den päpstlichen Eigenwilligkeiten und ließ den Papst kurzerhand am 8. Juli 1809 verhaften. Bereits 12 Tage später gab er die Anweisung, ihn nach Fontainebleau vor die Tore der französischen Hauptstadt zu verschleppen, um den Heiligen Vater dort persönlich unter seine Fittiche nehmen zu können. Paris, das war für Napoleon das neue Rom, nicht nur die Hauptstadt Frankreichs, sondern des neuen von ihm geschaffenen Weltreichs, in dem alle Völker Europas am Ende ein einziges Volk bildeten. Und wie selbstverständlich sollte nun auch der Vertreter Christi die Schlüssel des heiligen Petrus dorthin tragen, um künftig von Paris aus gemeinsam mit dem Kaiser das Evangelium vom großen Glück des vereinten Reiches zu verkünden. »Papa, ich bin untröstlich.« Es war keine glückliche Braut, die da am 27. März 1810 ihrem französischen Bräutigam Napoleon entgegenfuhr. Kein Wunder, hatte man der mittlerweile 18-jährigen Marie-Louise von Habsburg doch ihre gesamte Kindheit und Jugend hindurch das Bild eines brutalen Unholds und Emporkömmlings eingetrichtert. Und dann auch noch Frankreich. Diese Franzosen hatten ihren Vater, Kaiser Franz, aufs fürchterlichste gedemütigt. Doch damit nicht genug. Sie hatten schließlich auch ihre Tante, die Königin Marie-Antoinette, geköpft. Und nun verlangte man von ihr dieses gewaltige Opfer. Marie-Louise sann in der rumpelnden Kutsche mit schmerzendem Rücken vor sich hin, als die Pferde bei Compiègne plötzlich anhielten. Ein gebrochenes Rad an der Kutsche. Sie fiel fast in Ohnmacht, als die Tür aufging und ein fröhlich lachender Napoleon sich einfach zu ihr in die Kutsche setzte. Kannte dieser Mensch denn gar keine Etikette? Bis zur Ankunft in Paris wartete er am Ende auch nicht mehr. Wegen der beschädigten Kutsche stieg man gemeinsam in der nächstgelegenen Unterkunft ab. Die Schlafzimmer waren nur durch eine Bibliothek getrennt. Die Bücher ließ der Kaiser schnell hinter sich und hörte sich daraufhin an Marie-Louises Bett geduldig und mit wachsendem Entsetzen die fürchterlichen Anweisungen an, die man ihr mitgegeben hatte. Sobald Sie mit dem Kaiser alleine sind, müssen Sie alles tun, was er verlangt. Für dieses dressierte, völlig verschüchterte Mädchen entschleunigte der sonst so rasante Franzosenkaiser die Zeit und brachte ihr noch in dieser Nacht ein ihr bislang völlig unbekanntes Vergnügen bei. Es bleibt das Geheimnis dieser beiden, wie es ihm gelungen ist, den tiefsitzenden Hass dieses Mädchens so rasch in Liebe zu verwandeln. Ihrem Vater Franz von Österreich schrieb sie wenig später, wie sehr Napoleon sie liebe und dass sie diese Liebe erwidere. Marie-Louise war die Unschuld selbst. Sie war das ganze Gegenteil von Josephine und log niemals. Sie liebte mich und wollte immer bei mir sein, schrieb Napoleon unter Seufzern auf St. Helena. Denn ins Exil war sie nicht mit ihm gegangen, sondern lebte stattdessen lieber mit ihrem geliebten und späteren Ehemann, dem Grafen von Neipperg, zusammen, den Napoleon abfällig als den Hofnarren ihres Vaters bezeichnete. Marie-Louise und Napoleon heirateten am 1. April 1810 standesamtlich, einen Tag später kirchlich. Bereits am 20. März 1811 waren in ganz Paris Jubelrufe zu hören, als 101 Salutschüsse das freudige Ereignis lautstark verkündigten. Marie-Louise hatte den Thronfolger Napoleon François-Joseph Charles Bonaparte zur Welt gebracht. Den Thron würde er freilich nie besteigen. Im Alter von 21 Jahren verstarb er in Wien. Der Frieden mit Russland, der in Tilsit geschlossen und in Erfurt noch einmal bekräftigt worden war, stand durch die Hochzeit Napoleons mit der Habsburgerin Marie-Louise auf wackligen Beinen. Für den Zaren, der seinerseits seinen Machtanspruch auf den Balkan ausdehnte, war diese neue Allianz eine Bedrohung. Doch auch die dem jungen Zaren abgetrotzte Handelssperre gegen England stellte eine wirtschaftliche Benachteiligung dar, da Russland nun auch sein Getreide nicht mehr an England liefern durfte und doch auf diese Exporte angewiesen war. Der Zar hob darum kurzerhand die Sperre für die russischen Häfen auf und erlaubte beschränkte Importe für englische Waren, wie auch Exporte. Für Napoleon war dies ein Friedensbruch. Am 24. Juni 1812 überschritt die französische Armee ohne Kriegserklärung die Memel und marschierte in Russland ein. Es waren über eine halbe Million Soldaten, die Napoleon aus über 20 Staaten mobilisiert hatte. Unter ihren verschiedenen Heerführern rückten sie über das riesige Land in Richtung Moskau vor. »Noch 3 Jahre und ich bin der Herr des Universums«, hatte er 1811 gegenüber einem bayerischen General geäußert. Nun stand er vor den Weiten dieses irdischen Universums und war überzeugt, durch die Eroberung Russlands in kurzer Zeit den gesamten Osten bis weit nach Indien hinein bezwingen zu können. Seine Vision galt einem napoleonischen Weltreich, das am Ende das verhasste Britische in die Knie zwingen würde. Er sollte sich täuschen, denn der Marsch erstreckte sich über tausende von Kilometern ohne Feindkontakt durch eine trostlose, unendlich erscheinende Weite. Wo immer die Soldaten hinkamen, trafen sie auf verlassene Dörfer, niedergebrannte Scheunen, Felder. Es war eine Art der Kriegsführung, wie Napoleon sie nicht kannte. Die der verbrannten Erde. 2 Monate später, als es zur ersten Schlacht bei Smolensk kam, hatte Napoleon von der 500.000 Soldaten bereits 3/4 verloren. Wer klug war, war rechtzeitig desertiert. Ein Großteil jedoch war an Auszehrung, Krankheiten und Schwäche gestorben. Smolensk verbrannte in einer infernalischen Feuersbrunst, während sich auf dem Schlachtfeld die Toten häuften und die Verwundeten verzweifelt nach Hilfe schrien oder in resigniertem Jammern allmählich verstummten. Schauderhaft, Sire. General Armand de Caulaincourt hielt dem Anblick nicht stand. Er musste sich abwenden. »Erinnern Sie sich, meine Herren, doch des Ausspruchs eines römischen Kaisers. Der Körper eines toten Feindes riecht nicht«, zitiert Johannes Wilms den Kaiser. Erbarmungslos trieb Napoleon seine Armee über 400 Kilometer weiter. 100 Kilometer vor Moskau, bei dem kleinen Ort Borodino an der Moskwa, trafen die völlig erschöpften und ausgehungerten Soldaten schließlich auf die Übermacht einer gestärkten und hochgerüsteten russischen Armee, die General Michail Kutusow befehligte. Die Soldaten Napoleons suchten verzweifelt nach Essbarem. Für ihre bis auf die Knochen abgemagerten Pferde entrissen sie der verdorrten, staubigen Erde noch letzte Grashalme. Die russischen Soldaten waren dagegen gut versorgt und gingen gestärkt in die Schlacht. Am 7. September 1812, um 6 Uhr morgens, eröffnete Napoleons Artillerie das Feuer mit einem Höllenkrach. Doch was aus den russischen Stellungen zurückgefeuert wurde, glich dem tosend lärmenden Ausbruch einer alles vernichtenden Naturgewalt. Hilflos mussten die Soldaten hinter ihren Erdwällen mit ansehen, wie einer nach dem anderen von den heranfliegenden Geschossen zerfetzt wurde. Ob Feind oder Freund, der Tod unterschied sie nicht voneinander. Unter den Russen wurden kaum Gefangene gemacht. »Diese Russen lassen sich töten wie Maschinen. Die ergeben sich nicht. Man muss sie mit Kanonen zertrümmern«, bemerkte Napoleon kaltblütig. Es war eine der blutigsten Schlachten, die am Ende 28.000 Franzosen und 40.000 Russen das Leben gekostet hatte. Adam Zamoyski schildert in seinem Buch 1812 das Grauenhafte des Russlandfeldzuges aus Augenzeugenberichten. Auf dem Schlachtfeld lagen Verwundete mit zerschossenen Gliedmaßen. Auch schwer verwundete Pferde, denen teils das Gedärm heraushing, standen mit leerem Blick und gesenktem Kopf zwischen Leichenbergen, während das Blut aus ihnen strömte und in der Erde versickerte, ehe sie zusammenbrachen. Das gigantische Schlachtfeld war ein einziger zuckender Haufen von zerschossenen, blutenden Menschen und Pferden. Ein Schreien, ein Jammern, ein Stöhnen, Verstummen. Ströme von Blut. Wer konnte, kroch auf allen Vieren aus dieser Hölle oder erwartete den Tod. Die Lazarette, notdürftig zusammengezimmerte Verschläge, waren vollkommen überfüllt. Die ganze Nacht hindurch arbeiteten die Ärzte in fieberhafter Hast bei flackerndem Kerzenlicht. Das Operationsbesteck wurde in der von Blut rot gefärbten Moskwa notdürftig gewaschen. Die Schmerzensschreie der Verwundeten gingen durch Mark und Bein. Es gab keine Narkosemittel, keine Schmerzmittel, nichts. Unablässig arbeiteten sich Messer und Sägen durch Fleisch, Muskeln, Sehnen und Knochen. Die Ärzte waren blutüberströmt. Vor den Zelten türmten sich die amputierten Gliedmaßen. Kutusow zog sich mit seiner Armee zurück und befahl, Moskau zu evakuieren. Der Weg nach Moskau war für die Grande Armee, oder vielmehr für den kläglichen Rest, der nach diesem Gemetzel von ihr übrig geblieben war, frei. Am 14. September 1812 erreichte Napoleon Moskau. Der Kreml mit seinen goldenen Kuppeln leuchtete den ausgezehrten Soldaten wie eine himmlische Verheißung entgegen. Doch was im Triumphzug genommen werden wollte, entpuppte sich als ein weiterer Albtraum. Die Stadt war vollkommen menschenleer, die Vorratsspeicher geräumt. Ein gespenstisches Bild und zugleich bedrohlich. Denn am nächsten Tag brach die Hölle los. Der russische Gouverneur befahl die Einäscherung Moskaus. Das Feuer, das an verschiedenen Orten gelegt wurde, vernichtete zuerst die Holzhäuser der Stadt und griff dann rasch um sich. Ströme von geschmolzenem Metall flossen durch die sich vor Hitze aufwölbenden Straßen. Es war eine riesige Feuersbrunst, die große Teile der Stadt wie auch die restlichen Vorräte vernichtete. Der Zar, auf den Napoleon gehofft hatte, um Frieden zu schließen, ließ sich nicht blicken. Boten wurden nach St. Petersburg geschickt, kehrten aber unverrichteter Dinge wieder zurück. Napoleon wartete. Am Ende wartete er viel zu lang, denn die Kälte des Winters kündigte sich an. Endlich am 19. Oktober 1812 begann Napoleon mit dem Rückzug. 10 Tage später erreichte die Armee wieder Borodino und kämpfte sich durch rauchende Trümmer, verwesende Leichen am Straßenrand. Aus den Lazaretten sahen ihr die Verwundeten verzweifelt nach. Es war ein Rückzug durch die Hölle. Kutusows wiedererstarkte Armeen waren ihnen auf den Fersen. Wer zur Nachhut gehörte, war dem Tod geweiht. In wilder Flucht wälzte sich die völlig erschöpfte französische Armee nun durch dicht fallenden Schnee bei Kältegraden von -10 Grad und mehr. Wer keine Handschuhe besaß, dessen Hände froren am Metall der Gewehre fest. Die Haut löste sich fetzenweise vom Fleisch. Viele erfroren nachts unter ihren Mänteln, wenn der Schlaf sie übermannte. Einen anderen Schutz als die eigenen Mäntel und den nächsten Kameraden hatten sie oft nicht. Wurden sie gefunden, nahm man ihnen sofort ab, was noch brauchbar war: Kleidung, Stiefel, selbst Lumpen. Die Überlebenden waren abgestumpft. Am 14. November kamen die Reste der Armee am Ufer der Beresina zum Stehen. Vor den entsetzten Augen der Soldaten trieben riesige Eisschollen langsam flussabwärts. Einsetzendes Tauwetter hatte den Fluss in ein reißendes Ungetüm verwandelt. Eine Überquerung zu Fuß war unmöglich. Die rettenden Brücken waren zerstört worden. Die Grande Armee saß in der Falle. Nun begann der nackte Kampf ums Überleben. Denn von allen Seiten rückten russische Armeen heran, während die Nachhut der Franzosen bereits in Gefechten mit Kutusows Hauptarmee stand. Am 25. November begannen französische Pontoniere mit dem Bau einer Pontonbrücke über die Beresina. Während am Horizont bereits erste Lagerfeuer von feindlichen Kosakenposten aufflackerten. In aller Eile wurde das für den Bau nötige Material besorgt. Doch die Aufgabe erwies sich als unmenschlich. Die Stützen für die Brücke konnten nur im Wasser errichtet werden. Bis auf die Unterhosen mussten sich die Pontoniere ausziehen. Dann wurden sie in das eisig kalte Wasser geschickt. Die Kälte raubte ihnen den Atem, die Strömung drohte sie fortzureißen. Das Wasser ging ihnen bis zu den Hüften, dann bis zum Hals. Nicht länger als 15 Minuten konnten sie im Eiswasser bleiben, sonst unterkühlten sie. Draußen wurden Feuer errichtet, an denen man die Pontoniere notdürftig aufwärmte. Die Männer arbeiteten rasch. Doch dann ein Schrei, gurgelnd, verzweifelt, einer von ihnen wurde von der reißenden Strömung hinab in den eisigen Tod gezogen. Es gab keine Rettung. Sie mussten weiterarbeiten und konnten sich nicht aufhalten am Schicksal Einzelner. Sie waren die Retter der Grande Armee. Alle Hoffnung lag auf ihnen. Doch kein einziger von ihnen sollte diesen Einsatz überleben. Am Nachmittag des folgenden Tages passierten der Kaiser und seine Garde die Brücke. Nach ihm folgten noch weitere Einheiten, ungeordnet, voller Panik, drängelnd, sich stoßend. Und dann stand der Feind auch schon im Rücken. Zehntausende warteten noch. Das verbliebene Schweizer Regiment von nur noch 1300 Soldaten unter Thomas Legler stellte sich dem Feind entgegen. Munition hatten sie keine mehr. Nur noch ihre blanken Bajonette. Sie wussten, dass sie in den sicheren Tod gingen. Für eine Weile konnten sie die Brücke noch verteidigen. Doch dann wurden auch sie Opfer der feindlichen Artillerie. Es waren Tragödien von unermesslichem Ausmaß, die sich unter den Soldaten, die zurückgeblieben waren, abspielten. Niemand weiß, wie hoch die Zahl derer war, die in der Grande Armee ihr Leben ließen, aber sie wird auf 400.000 geschätzt. Darunter Franzosen, ebenso wie Polen, Deutsche, Holländer, Schweizer und Italiener. Wie bereits mit der Orientarmee verfuhr Napoleon auch jetzt mit den Resten der Grande Armee in Russland. Er übergab das Kommando seinem Schwager Murat, während er selbst sich auf schnellstem Wege zurück nach Paris machte. Ein Putschversuch trieb ihn zur Eile. Die wenigen Überlebenden der einst so riesigen Armee, die erst nach und nach wieder in Europa eintrafen, boten ein Bild des Elends. Sie besiegelten Napoleons Fall. denn die von ihm unterjochten und gedemütigten Nationen besannen sich nun auf den Wert der eigenen Freiheit. Deutschland, diese Nicht-Nation, wurde von führenden Denkern wie dem Philosophen Johann Gottlieb Fichte zum Freiheitskampf gegen das französische Joch aufgerufen. Noch einmal bäumte sich der französische Riese auf und hob eine neue Armee mit 200.000 Rekruten aus. Aber ganz Europa hatte sich inzwischen gegen Frankreich verschworen. Im März 1813 hatte Russland Preußen auf seine Seite ziehen können. Österreich folgte dieser Allianz. In Spanien verjagten die Engländer unter Wellington König Joseph Bonaparte. Und sogar Schweden, in dem der ehemalige französische Marschall Bernadotte inzwischen zum König gekrönt worden war, trat der Allianz der Feinde Frankreichs bei. Am 16. Oktober 1813 standen sich die Heere der vereinten alliierten Streitkräfte und die französische Armee bei Leipzig gegenüber. Es sollte die letzte, entscheidende Schlacht gegen Frankreich sein. »Wir nähern uns dem Tag des Weltgerichts«, zitiert Volker Ulrich in seiner Napoleon-Biografie den österreichischen Staatsminister Fürst von Metternich. Bayern trat schließlich ebenfalls den gegen Napoleon verbündeten Staaten bei, und auch Württembergs König lief mit wehenden Fahnen zu den Alliierten über, obwohl Napoleon ihm einst die Königskrone verschafft hatte. Das war das Ende des Rheinbundes. 3 Tage lang tobte die Völkerschlacht bei Leipzig, während der die französische Grande Armee in die Zange genommen wurde. Vom Norden kam die Armee der Preußen unter General Gebhard Leberecht von Blücher, vom Süden die der Österreicher unter dem Kommando des Fürsten Karl Philipp zu Schwarzenberg. Napoleon war eingekreist. 60.000 bis 80.000 Franzosen und über 50.000 Soldaten der alliierten Streitkräfte fielen in einem abermals fürchterlichen Gemetzel. Doch mit dem Ende der Schlacht war auch Napoleons Herrschaft über Deutschland zu Ende. Mit den Resten seiner Armee zog er sich im November nach Paris zurück. Kaum in der Heimat angekommen, traf er auf eine Mauer der Ablehnung. Die rücksichtslosen Rekrutenaushebungen und die Bilanz von über 500.000 Toten wurden Napoleon angelastet, auch wenn er in seinen Bulletins immer wieder neue Schuldige für die Katastrophen anprangerte. Die Kriegsschulden Frankreichs waren ins Unermessliche gestiegen. Durch die Gebietsverluste und die ausbleibenden Kontributionszahlungen der verlorenen Staaten musste nun Frankreich alles allein tragen. Ein Staatsbankrott drohte. Am 31. März 1814 zogen die alliierten Mächte Österreich, Russland, Preußen und England in Paris ein, nachdem der französische Marschall Auguste Marmont desertiert und mit seinen Truppen zum Feind übergelaufen war. Am 2. April erklärte der französische Senat Napoleon für abgesetzt und berief den Bourbonen Ludwig den 18., den Bruder des hingerichteten Ludwigs des 16., auf den französischen Thron. Neuer Außenminister des Bourbonenkönigs wurde der Überlebenskünstler und Staatsmann Talleyrand, der bereits unter Napoleon Außenminister war. Er hatte jedoch rechtzeitig seine eigene Politik verfolgt. Seiner Überzeugung nach konnte nur die Rückkehr eines Bourbonenherrschers für Stabilität in Europa sorgen. Er setzte sich darum gegen alle anderen Vorschläge am Ende durch. Nun wehte wieder das Lilienbanner auf den öffentlichen Gebäuden Frankreichs statt der napoleonischen Bienen. Am 6. April 1814 unterzeichnete Napoleon in Fontainebleau seine Abdankung. Noch einmal traf er seine alte Garde im Schlosshof und dankte in einer bewegenden Rede seinen Kampfgefährten. Ein Schluchzen ging durch die Reihen, als er die Fahne zum Abschied küsste. Doch es gab auch viele unter ihnen, die in seiner Abdankung die einzige Möglichkeit sahen, Europa langfristig zu befrieden. Anfang Mai landete Napoleon zusammen mit 400 Soldaten seiner Garde, die man ihm zugestanden hatte, im Exil auf Elba. Diese kleine Mittelmeerinsel hatte man ihm als Fürstentum zusammen mit einer ansehnlichen Apanage zugestanden. Seine Mutter und seine Schwester Pauline leisteten ihm dort so gut es ging Gesellschaft. Doch lange hielt Bonapartes im Exil auf Elba nicht aus. Bereits am 26. Februar 1815 schiffte er sich zusammen mit seiner Garde und einem Heer von 600 Freiwilligen ein und landete am 1. März im südfranzösischen Fréjus. Von dort aus startete er seinen Marsch, der ihn in nur 19 Tagen bis nach Paris brachte. Anfangs stieß er noch auf wenig Begeisterung. Bei Grenoble stellte sich ihm ein Bataillon in den Weg. Mutig schritt er ganz alleine in seinem alten grauen Armeemantel auf die Truppen zu, den Zweispitz auf dem Kopf. »Legt an das Gewehr!« Der Befehl des Kommandierenden klang scharf. Napoleon ging ungerührt geradewegs auf die Gewehrläufe zu. »Soldaten! Erkennt ihr mich?« rief er ihnen zu. »Ist auch nur einer unter euch, der mich, euren Kaiser, töten will? Dann los, hier bin ich!« Schweigen. Keiner rührte sich. Doch plötzlich brach es aus den Soldaten hervor: »Vive l'Empereur!« Das ganze Bataillon löste sich auf, stürmte auf ihn zu und umringte ihn gerührt und voller Begeisterung. Mehr und mehr Menschen jubelten ihm nun auf dem Weg nach Paris zu und verfolgten begeistert den »Adlerflug«, wie man seinen Triumphzug in einer immer größer werdenden Armee nannte. Der neue Bourbonenherrscher Ludwig XVIII. Hatte einer konstitutionellen Monarchie zugestimmt und gab vor, eine eher liberale Politik zu verfolgen. In Wirklichkeit aber war es die Rückkehr zu einem absolutistischen Herrschaftssystem. Dann beging er auch noch den entscheidenden Fehler bei der Auflösung der Grande Armée, den verbleibenden über 300.000 Offizieren und Soldaten nunmehr nur noch den halben Sold zuzugestehen. Sie hatten die riesige Last der Kriege getragen, ihr Leben für Frankreich riskiert und waren nun die Benachteiligten. Und auch die bevorzugte Behandlung der royalistischen Emigranten, die jetzt in Scharen nach Frankreich zurückkehrten und ihre alten Feudalrechte wieder zugestanden bekamen, führte zu Unmut. Was hatte die Revolution gebracht? Was die Auflösung der alten, undurchdringbaren Ständeherrschaft, wenn jetzt alles wieder beim Alten war? Was zählten jetzt noch persönliche Leistungen, wenn man doch auf den immer selben Rang verwiesen wurde? Noch bevor Napoleon mit seiner erstarkten Armee Paris erreicht hatte, war Ludwig XVIII. Aus Paris geflohen. Am 20. März 1815 bezog Napoleon den Tuilerienpalast und begann seine Herrschaft der 100 Tage. In fieberhafter Eile versuchte er, ein liberales Reformsystem zu etablieren und zeigte sich geläutert. Die Mehrheit der wahlberechtigten Franzosen hatte er hinter sich, denn die hatten trotz der Entbehrungen während der Kriegszeiten längst den Geist der Freiheit geschmeckt. Mit Versprechungen gelang es Napoleon nun erneut, sie zu locken, nicht aber die Alliierten, die im fernen Österreich während des Wiener Kongresses über die Neuordnung Europas verhandelten. Zunächst ungläubig, dann alarmiert, nahmen sie die Nachricht von seiner Rückkehr und Machtübernahme auf. Sie zögerten nicht lange. Am 13. März, noch während er auf Paris zumarschierte, hatten sie ihn für vogelfrei erklärt. Es waren vier Mächte, die gemeinsam eine Allianz gegen Napoleon bildeten: Russland, Preußen, Österreich und Großbritannien. Jede der vier verpflichtete sich, an die 100.000 Soldaten zu mobilisieren. Die englische Armee stand unter dem Kommando des Herzogs von Wellington, die preußische unter dem des Generalfeldmarschalls Blücher. Die Russen waren auf dem Vormarsch, doch noch weit weg. Die Österreicher kämpften in Italien gegen Napoleons Schwager Murat. Napoleon versuchte darum, so schnell wie möglich einer Vereinigung aller verbündeten Truppen zuvorzukommen und fiel in Belgien ein. Zunächst trafen seine Verbände auf die Blüchers. Bei Ligny fügte er den Preußen eine empfindliche Niederlage bei und glaubte, sie in Richtung Osten treiben zu können. Ein taktischer Fehler, der ihn zwei Tage später, am 18. Juni 1815, bei Waterloo einholte. Denn Blücher war mit seinen Truppen gar nicht in den Osten gezogen, sondern in Richtung Norden. Dort standen die britischen Truppen unter Wellington. Am Morgen des 18. Juni eröffnete Napoleon das Artilleriefeuer auf Wellingtons Truppen. Die Franzosen waren in der Überzahl, sowohl was die Truppenstärke als auch die Anzahl der Geschütze betraf. Doch dem einst taktisch überlegenen Feldherrn Napoleon wollte es nicht gelingen, ins Zentrum von Wellingtons Truppen vorzustoßen. Alle Attacken, auch die von 9000 Kavalleristen, schlugen fehl. Prasselnder Regen behinderte die Sicht und weichte die Böden auf. Alle Planungen wurden zunichte gemacht. Erst gegen Abend gelang es den Franzosen, eine wichtige Stellung in kurzem Abstand zu Wellingtons Hauptquartier zu erobern. Hier soll Wellington den berühmten Satz geäußert haben: »Ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen.« Die Preußen kamen in der Tat. Es waren wiederum zwei Fronten, gegen die die Franzosen antreten mussten, die der Briten und die mit 45.000 Mann anrückenden Preußen unter Blücher. Die französischen Soldaten resignierten angesichts dieser Übermacht. In wilder Flucht begaben sich Tausende von Soldaten vom Schlachtfeld. Diese Schlacht konnte unmöglich gewonnen werden. Lediglich die alte Garde Napoleons hielt tapfer Stand und stellte sich dem Feind. »Die alte Garde stirbt, aber sie ergibt sich nicht«, waren die trotzigen Kampfrufe ihres Kommandanten, ehe sie im Artilleriefeuer vollends hingemäht wurde. Dies war das Ende Napoleons. Bei seiner Rückkehr nach Paris wurde Bonaparte von den Kammern sofort zum Rücktritt und zur Abdankung gezwungen. Die Alliierten verurteilten ihn zur Verbannung auf Lebenszeit und brachten ihn umgehend auf einem britischen Schiff auf die Insel St. Helena. Kleine Insel im Südatlantik, hatte der Schüler Napoleone Buonaparte einst in seinem Geographieheft notiert. Nun wurde sie sein letzter Aufenthaltsort, von dem er nicht wiederkehren sollte. 5,5 Jahre verbrachte er dort in einer relativ bescheidenen Unterkunft in Longwood. Am 5. Mai 1821 starb er nach längerer Krankheit.